Donnerstagabend, 20 Uhr. Überraschung, die Weltraumaffen sind da. Ja, Schönen guten guten Abend, Abend. hallo. Genau, schönen guten Abend, hallo. Am Vatertag und am Welttag des Museums. Ja, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Mit dem Kasten Bier in den Wald oder ins Museum? Museum. Warum nicht beides einfach hintereinander? Aber ich glaube, unser Die heutiges Reihenfolge zählt Video natürlich. ist betrunken wahrscheinlich leichter zu ertragen. Oder auch Ja, je nicht, nachdem, was vielleicht. für ein Museum. Ja, Oh. aber vielleicht ist man mega entspannt, wenn man aus einem guten Museum kommt. Mein Lieblingsmuseum wollen Sie jetzt bis 2027 oder wie lange schließen? Eine ganze Außerdem Weile, bleibt es ja. trotzdem in Berlin. Ich dachte, die ziehen das dann wenigstens an einen sicheren Ort um. Tja, bei manchen Museen, da muss man hinterher erstmal ein Bierchen trinken. Starker Tobak. Ja. Muss man aufpassen. Ich weiß noch, wo ich mit Mammon im Dortmunder U war. Da sind wir rausgekommen, haben auch gesagt, okay, jetzt trinken wir uns erstmal ein Bierchen. Na gut, das war ja auch diese hier Trollkultur Genau, rechte Gamergate-Ausstellung. Trollkultur. Ah, ja. Das waren Zeiten. Ja. Aber heute haben wir auch was Lustiges mitgebracht von der allseits beliebten Republika. Ja, Genau. Republika 2020. 2022. Ja, 2022. Genau, da hat er noch nur einen kurzen Vortrag gehalten und nächstes Jahr, also dieses Jahr, ganz verrückt. Bei der nächsten Republika spricht er schon die Keynote. Da ist Sascha Lobo wahrscheinlich irgendwie der Kamm geschoren worden oder so. Tja, Surprise, Handeln hat Konsequenzen halt. Ja, genau. Und der mehrfach preisgekrönte Komödiant, Komiker, Witzeschreiber, wie auch immer, El Hotzo. Und da gibt es aber noch einen gleich, oder was? Blocken ist Freiheit. Hat Den der gibt es zwei auch, ja. Wenn wir gehalten? zu früh fertig werden, dann können wir den auch noch gucken. Aber ich glaube, der war nicht so gut. Oh. Der war schon besser. Ich das schon wieder höre, Handeln und Konsequenzen von solchen Leuten. Ja, gerade von solchen Leuten. Ne? Ich klebe mich hier an die Straße und wenn dann jemand irgendwie umfällt, dann bin ich nicht schuld gewesen, weil der Rettungswagen war ja für uns da. El Hotzo, meine Damen und Herren. Ah, sorry, ich wollte noch fragen, kleben die Klimakleber sich eigentlich auch heute auf die Wege, dass die Väter mit ihren Bollerwagen nicht durch können? Das wäre doch auch eine Art des Protests. Kann man gegen das Irgendjemand hat doch. Patriarchat im fast, also fast wörtlichen Sinne und dagegen kämpfen und gegen Alkoholkonsum? Ja, die viel wichtige Frage ist doch, kleben die Klimakleber eigentlich das Klima, so wie die Zitronenfalter die Zitronenfalten, oder Das was sind die machen die? Klimaschützer. Die Aber kleben das Klima wieder, wenn es auseinanderfällt, oder nicht? ich habe heute so eine Kachel auf Twitter gesehen, wo es irgendwie hieß, irgendwie Männern die Bollerwagen wegnehmen, Vatertag versauen, smash the patriarchy oder so. Ja, manche Also ich Leute habe haben am... halt ein trauriges Leben Ja, das einfach, war ne? von In diesem dem einen nichts Account, wo uns passiert. immer gesagt wird, das wäre ein Satire-Account. Ah, Aber okay. solche Sachen hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch schon. Also wenn wir dann unser Archiv gucken, da gibt es, glaube ich, ähnliche Dinge. Und Tino Pfaff hat sich auch wieder ausgekotzt. Ja, das ist doch der. Ach, das ist der Ich auch. glaube, Hat das er ist auch das der, wo Bild uns alle gepostet? immer sagen, das wäre ein Satire-Account, keine Ahnung. Postlore. Hat auf jeden Fall einen hohen IQ. Tja, Darf also ich Rick habe und jetzt Morty sehen. am letzten Muttertag hatte ich auch einige Damen gesehen, die mit so Kinder-Fahrradanhängerwagen voll mit Bierkästen auch trinkend durch die Gegend marschiert sind. Also Sollen das finde ich mal sie? Gleichberechtigung. So muss Sollen es sein. sie? So muss es sein. Bist du sicher, dass es nicht einfach nur Junggesellenabschied war? Nö, dafür waren es zu verschiedene Gruppen zu oft. Vielleicht war es auch irgendein Trend oder so, aber es war auf keine zusammenhängende Gruppe und es waren keine Junggesellenabschiede. Und es war Okay. Muttertag, wie Also bei gesagt. mir in der Innenstadt, da gibt es immer Es war Junggesellinnenabschiede, nicht in der Innenstadt. wo auch nicht zusammenhängende Parkgegend, Gruppen kann es nicht. rumlaufen. Ja. Ja, die sollte man kennen, aber die Junggesellinnenabschiede. würde ich Ja, sagen. aber Junggesellen und Junggesellenabschieden, das ist ein anderes Thema. Das ist wie Ananas auf Pizza. Handeln Da hat spalten sich Konsequenzen, die Welten. Boris. Bei meinem Bruder waren wir im Lasertag und danach gut essen beim Junggesellenabschied. Man kann das auch mit Würde hinter. Na gut, ein paar von den Jungs haben am Ende nicht mehr so viel Würde ausgestrahlt. Ja, ich wollte gerade sagen, von denen kriegt man natürlich nichts mit, die die Würde haben. Die strahlen was anderes aus, aber keine Würde mehr. Ja. Und der El Hotzo, was strahlt er aus? Charisma und Weisheit oder was Das erwartet sind uns? schon mal zwei Sachen, die er auf keinen Fall ausstrahlt. Er ist weiß, ja. Er ist ein Angry White Man in Training, glaube ich. Ich lese ihn als Böhmermanns Steigbügel, nee, eher so Spuckenabfalter irgendwie. Hallo, ich bin wieder hier und ich freue mich, meinen dritten Slot hier zu haben. Ich habe währenddessen ein bisschen Facebook-Zeit verbracht und in der Mallorca 2022-Gruppe wird gefragt, ob man den Bierkönig rauchen darf. Und ich glaube, solchen Themen sollte auf der Republika auch ein bisschen Platz eingeräumt werden. Ich bin immer noch Sebastian Hotz und ich habe aus meinem zweiten Slot hier gelernt und halte mich jetzt mehr an den Text und blättere auch richtig um. Es ist schön, dass wir gemeinsam wachsen können. Und Guck in mal, diesem dritten Teil möchte ich nochmal. allein schon dieses kackironische Enya-Tier-T-Shirt tragen, finde ich. Ja, ist locker 20 Jahre zu spät, finde ich. Aber ist vielleicht auch nur meine Meinung. Mal über die lustige Vogel-App reden. Und als ich hier zum ersten Mal gekommen bin, habe ich erzählt, dass Twitter die unlustigste und unnützlichste App ist. Und wir sie trotzdem lieben, weil sie so ein bisschen Magie, ein bisschen Anarchie, ein bisschen Chaos hat. Wie so mal kurz schauen, wie es sein könnte, wenn man sich in den dunklen Sphären des Internets aufhält. Beim zweiten Mal habe ich darüber geredet, dass ich Blocken liebe. Und ich habe vergessen, was zu fragen. Habe ich hier in diesem Saal jemanden geblockt? Weil falls ja, würde ich gerne diese Person bitten zu verlassen, diesen Saal, weil ich habe zweimal auf den Bildschirm gedrückt. Das muss irgendeine Konsequenz fürs echte Leben haben. Es würde mich sonst wirklich sehr, sehr traurig machen. Dem Rest Warte von mal, euch, warte den mal. Ungeblockten, Bin den. ich aufgefordert zu lachen? Ich glaube Oder schon, ja. Das war sehr, sehr witzig was jetzt genau gerade. möchte der dicke Wir Mann hätten jetzt von mir? erwartet, dass er sich mit dieser Person auseinandersetzt, aber natürlich sagt er nur, die Leute sollen gehen. Weil er sehr lustig ist. Das ist das Gute an diesen Leuten. Die sind halt, das ist immer alles Satire, ne? Die meinen nie das, was sie sagen. Und ich habe schon von den vielen Wetterwechseln momentan so Kopfschmerzen. Ja, dieser schreckliche Soundeffekt, den wir hier hören, der ist nicht von mir, sondern das ist einfach das Mikrofon von dem Herrn, ist einfach so schlecht. Das ist so komisch hingeschnitten. Die hatten generell so ein bisschen Tonprobleme im letzten Jahr irgendwie. Insofern Auserwählten möchte ich in diesem dritten letzten Slot etwas über die Inhalte Twitters erzählen. Twitter besteht aus Millionen UserInnen und noch mehr Accounts, also viel, viel mehr Accounts. Ich glaube, es gibt drei echte Menschen auf Twitter, der Rest sind so Bots. Aber die Bewegungen dieser Menschenmassen, sind genauso gut vorherzusehen wie die von Schwalben im Herbst. Es gibt immer wieder dieselben Mechanismen, dieselben Diskussionen, die fast schon rituell ablaufen. Dieselben Themen tausendmal durchgekaut von denselben Personen, mit den immer gleichen Takes, mit den immer gleichen Gesprächs- und DiskussionspartnerInnen. Es ist immer Redet der dasselbe, jetzt es über ist ein Gamergate? großes Rad, in dem wir uns alle. Gamergate, nee, oder? Nee, er hat entdeckt, dass es auf Twitter Blasen gibt. Ist Oder ja hier du. für ihn schon mal eine Errungenschaft. Nehme ich an. Ja, aber ich würde sagen, jetzt wird eigentlich dieser Vortrag beendet werden, weil der Mann hat gerade gegendert und ich finde, das sollte schon Konsequenzen haben, oder? Oh. Ja, ich finde es so traurig auch für ihn, wie seine ganzen Bonbons eigentlich hier auch, oder ist das Mikro, sind die Mikros im Publikum einfach nicht irgendwie. Gibt es keine Mikros im Publikum und wir hören die Lachsalven nicht, die seine Gags produzieren. Wie kann man denn irgendwie so ein preisgekrönter Komödiant sein, wenn man in 2 Minuten 15 noch keinen richtigen Lacher produziert hat? Indem man der eigentliche Witz ist, dass er von der Öffentlichkeit bezahlt wird. Ach so, Den man muss muss man das so erstmal als verstehen. Meta-Ding sehen. Ja. Und dass Okay. er da das erzählen darf auf einer Bühne, wie ich schon mal gesagt habe, die von fünf fünf Bundesadlern uns gesponsert wird. Fünf verschiedenen. Ja, nur Zeit drei Leute auf verbringen. Twitter, das ist doch ein Burner. Drei Leute auf Twitter, also ich meine, ich habe mich totgelacht. Gut, dass ich gemutet war. Ja, sorry. Jeden Tag durchleben müssen. Ich habe vorhin die absolute Nutzsinn und Ziellosigkeit von Diskussionen auf Twitter beschrieben und jeder Tag auf dieser Plattform gibt mir recht. Es gibt eine Handvoll Themen, die, sobald sie irgendwie etwas prominenter aufkommen, einige Tage der schlimmstmöglichen Twitter-Diskurse erzeugen. Dazu gehören vor allem Themen, die sich so im groben Themencluster des vermeintlich gesellschaftlich Progressiven befinden. Das, was so konservative Blätter unter linken Inhalten verstehen. Darunter ist ganz klassisch, ganz prominent, das Thema Veganismus, fleischfreie Ernährung. Es braucht nur irgendeinen winzigen Funken, einen einzigen Artikel aus irgendeiner Lokalzeitung über irgendeine Werkskantine, die jetzt einen vegetarischen Tag macht, und dann wird Twitter geflutet von den schrecklichsten, nervigen und dümmsten Meinungen, die das menschliche Gehirn erzeugen kann. Ja, das sehe ich dann auch immer. Das sehe ich dann auch immer. Dann werden nämlich immer die Videos von den grünen Politikern gepostet, die fordern, dass wir das irgendwie gesetzlich festschreiben sollten. Es gibt hier niemand, der das wirklich fordert. Ich esse weiter Thunfisch. Gibt's nichts. Aber das meinte der wahrscheinlich nicht. Mutigen Online-Warrior des Neoliberalismus, die für die Freiheit kämpfen und sich nicht von der Scheiß-Werkskantine von Siemens in Chemnat vorschreiben lassen wollen, was sie zu essen, was sie nicht zu essen haben. Und die werden. Neoliberalismus. Der ist an allem schuld, oder? Ich gehe davon aus. Also, so konsequent und stringent und eloquent, wie er mir das hier gerade vermittelt, gehe ich jetzt davon aus, dass es auf Twitter halt einen Haufen dumme Neoliberale gibt. Aber gehören da nicht immer zwei zu so einem Spiel? Hotzo, Potzo? Werden sich von niemandem, erst recht nicht von Soyboys wie mir, das Recht auf ein saftiges Steak nehmen lassen. Daraufhin wird von der natürlich sich im Recht befindenden Fraktion fleischloser Ernährung reagiert, worauf die Fleischfans reagieren, worauf in der Welt eine Kolumne über die freiheitlichen Gefühle des Nackensteaksverzehrs erscheint, woraufhin irgendein beschissener CDU-Landtagskandidat es schafft, in einem Tweet über Veganismus rassistisch zu werden. Da frage ich mich immer, wie schaffen die das? Wie kriegt man das bei so einem Thema rein? Aber good for them. Woraufhin gibt es natürlich wieder so eine Empörungssturm, eine Reaktion von den Freunden des fleischfreien Genusses. Und dann gibt es ein paar überengagierte Tierschützer, die dann irgendwelche weirden Gewaltandrohungen haben. Und daraufhin reagiert dann wieder irgendwer aus der Springer-Bagage und macht dann daraus ein militante Veganer zerstören Deutschland. Und dann wird auf diese Meinung zu Recht mit. Die das immer hinbekommen, ne? Jedes Thema damit irgendwie zu verbinden. Sind diese ganzen Menschen jetzt gerade in diesem Raum oder so? Warum? Warum kriegt dieser Mensch Preise? Ich verstehe es nicht. Gut, er hat jetzt schon den Brückenschlag zum Rassismus geschafft. Wie tief sind wir gesunken? Konservative sind Rassisten. CSU, Fleisch. Vielleicht hat er so Codewörter für die NPCs da drin, dass sie dann lachen oder so. Vielleicht bemerken wir das nicht. Ja, zum Beispiel Springer-Bagage, beschissener CDU-Landtagskandidat. Also die anderen sind alle negativ. Also die nicht deiner Meinung sind, sind alle irgendwie doof, bekloppt, hohl und keine Ahnung was. Ich verstehe schon, von welchem Punkt du kommst. Mit der gesamten Gewalt der Zeichenbeschränkung eingeprügelt. Das ist ein Tag auf Twitter. Es wird morgen passieren, übermorgen, vielleicht in 2 Wochen, aber es wird wieder passieren. Es wird genau so wieder passieren. All das, weil, als ob es nicht nervig genug wäre, all das wird begleitet von zynischen Arschlöchern wie mir, die über jede einzelne dieser Diskussionsschritte Witze machen. Es ist grauenhaft. It's a hellhole und es ist am schönsten, wenn man diese Leute einfach blockt. Befreit euch von sowas. Es ist wirklich die Hölle. Und es ist sehr, sehr vorhersehbar. Alles ist kalkulierbar, alles ist genau vorhersehbar. Es ist wirklich wie die beste Wettervorhersage der Welt. Themen, die ähnliche Reaktionen, Gegenreaktionen, Gegenreaktionen. Was? Ich glaube, das war eine Pointe gerade. Klang so. Ich verstehe nicht, was er meint. Was ist denn daran, wenn er doch nicht vorhersagt? Er kann vorhersagen, dass irgendwann kommt dieser Tweet. Das ist wie ein Wettervorhersagen, dass er sagen kann, irgendwann regnet es. Die also Gesellschaft ist doch nicht reif für die Einheitsgedanken. Deswegen gibt es weiterhin gesellschaftliche Kontroversen. Ja. Okay. Das ist schon schlimm. Hervorrufen sind das Tempolimit, sind Gendern, die bloße Erwähnung des Begriffs Sozialismus, autofreie Innenstädte, das N-Wort und warum man das auf keinen Fall sagen sollte als weiße Person, Pronomen und natürlich das Wort Boomer. Der aber mit. Das Wort Sozialismus, ja, was ja auch noch nie im Leben zu irgendwas Schlechtem geführt hat. Er hat aber eins weggelassen. Aber gut, das hat er ja vorhin schon erwähnt, im Zusammenhang mit dem Fleisch. Ja. Der CSU, da schafft die Brücke vom Fleisch zu Rassismus, er schafft das nicht hier, aber ja. Er schlägt die Brücke ja einmal quer, ja. Zeigt ja alles Schlechte an den Menschen. Er ist ja da schon, er weiß Leuten, halt, wie es ist. Als ob bei diesen Leuten nicht alles Faschismus wäre. Witze sind Genozid, Trans ist Genozid, alles ist Genozid und Faschismus oder führt dahin, Neoliberale führen auch in Faschismus. Alles ist Faschismus, ja. Ja, aber gucken, was er jetzt noch sagt. Vielleicht zählt er ja noch ein paar Sachen auf. Abstand nervigste Diskurskristallisationspunkt ist aber definitiv und absolut ohne Zweifel die sogenannte Cancel Culture. Cancel Culture ist einer dieser Begriffe, die komplett ausgehöhlt sind. Niemand weiß, was das bedeutet. Alle haben andere Bedeutungen. Es ist auf jeden Fall was Böses, was uns alles kaputt macht. Ach guck, alle haben andere Bedeutungen. Ich dachte, es gibt sie einfach nicht. Ich kenne da so eine Bewegung, die versucht, allen möglichen Wörtern andere Bedeutungen zu geben. Vielleicht hat das damit zu tun, dass Wörter hier und da andere Bedeutungen haben. Ja, die Cancel Culture des einen ist die innere Räterepublik des anderen. So könnte man das ausdrücken. Glaube ich. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist wirklich zu so einer ausgedachten Bedrohung, der für die Meinungsfreiheit chiffriert worden. Es wurde irgendwie genommen, ausgesogen und hingespuckt ins Internet. Es ist grauenhaft. Und die Widerwärtigkeit, mit der dieser Begriff verwendet wird, zeigt sich darin, dass jede noch so leise Online-Kritik... Vollbrecht, Schröter, alle möglichen Leute. Also ich kann dir, wenn ich mal in meine Notizen schauen darf, ein ganzes Dutzend nennen, sicher. Der Ex-AfD-Typ da in Hamburg, diverse andere Uni-Leute, Weinstein. Es ist ja einfach ein Fall von diesem, es existiert nicht, aber wenn es es geben würde, wäre es gut. Es existiert nicht, aber wir brauchen es, es wäre gut. Egal von wem, egal wie unwichtig die Person ist, die diese äußert, immer zu so einer großen Bedrohung emporgehoben wird und immer zu einem Teil einer Kultur. Egal wie unwichtig. Ich meine, hast du Twitter nicht verstanden, Hotzo Potzo? Egal wie unwichtig die Person ist, die etwas äußert, genau dafür ist Twitter da. Das ist nicht nur für so dicke, vom Geld der Gebührenzahler fettgefressene Brummer wie Böhmermann und dich. Da darf jeder seine Meinung sagen. Das ist genau das Gute an Twitter, was du natürlich nicht gut findest, weil du blockst alles weg, was dir nicht gefällt. Das ist halt nicht, wie man Twitter benutzt, aber mach weiter. Riesigen Bühnen steht, der einfach so definitiv sexuell übergriffig war, dann ist das Cancel Culture. Das ist keine berechtigte Kritik, das ist natürlich Cancel Culture. Du findest scheiße, dass Witze über Vergewaltigung gemacht werden. Sorry. Wer war jetzt sexuell übergriffig? Ich spule mal kurz zurück. Unwichtig die Person ist, die diese äußert, immer zu so einer großen Bedrohung emporgehoben wird und immer zu einem Teil einer Kultur. Wenn man scheiße findet, dass irgendein Comedian auf riesigen Bühnen steht, der einfach so definitiv sexuell übergriffig war. Ach so, Luke Mockridge, ja. Also der definitiv ja, nicht sexuell übergriffig war. Ja, aber das... Er hat ja den Namen nicht gesagt, ne? Deswegen muss er auch keine Rechenschaft ablegen. Tja, wenn sauber. Das ist das Prinzip des Rechtsstaates, das anscheinend nicht verstanden hat. Wenn etwas passiert, wird es nachgewiesen, man wird verurteilt und trägt Konsequenzen. Um was es ja hier geht, ist eine Unterstellung. Und ja. Die soll schon Konsequenzen haben. Ja, das will er ja. Weil es ist ja nichts. Und genau das verkehrt. Ist ja Cancel Culture. Es ist ja alles komplett richtig. Und wenn irgendwelche Gerichte irgendwas anderes entscheiden, weil es keine Beweise gibt oder so, dann ist es ja das böse Patriarchat oder so, was sich da seiner selbst bemächtigt. Und ja, das ist ja gerade die Scheiße bei denen immer. Deswegen feiern die ja diesen ganzen Scheiß von ihnen, ihren Antifaschismus und ihren Kampf, weil das geht ja sonst alles nicht. Also mit diesen Dingen, die wir hier haben, die sind ja so ausgelegt, dass sie die Leute sich halt nicht angucken, was das für Leute sind, was die für eine Hautfarbe haben oder so, sondern dass sie dann einen Katalog haben, auf den wir uns geeinigt haben, von Dingen, die man nicht machen darf, und dann gucken, ob diese Leute die wirklich nicht gemacht haben oder gemacht haben. Und ja, und das lehnen die ab, das finden die ja falsch, sondern Kampf halt eben. Wenn irgendwer gerufen hat, hier, der ist böse, dann alle hinterher. Und dieses ganze System, das sorgt ja nur dafür, dass die Täter alle ungeschoren davon kommen. Das ist ja deren Ansicht. Ja, es ist so eine Art Selbstjustiz halt. Allerdings zieht sie halt immer mehr in die staatlichen Institutionen auch ein. Ja. Ja, wir hatten ja schon Forderungen nach der Abschaffung der Unschuldsvermutung. Also so ist ja nicht für bestimmte Bereiche. Cancel Culture, das ist keine berechtigte Kritik. Das ist natürlich Cancel Culture. Du findest scheiße, dass Witze über Vergewaltigung gemacht werden. Sorry, Cancel Culture, diese Kritik darfst du nicht äußern. Du rufst dazu auf, jemanden zu entfolgen. Hallo, Strohmann. Strohmann, diese Kritik darfst du nicht äußern. Diese Kritik darfst du nicht äußern. Du darfst die Kritik äußern. Was du nicht machen darfst, ist dafür sorgen, dass der Mensch nicht auftreten darf, weil dir das missfällt, was er zu sagen hat. Das darfst du eben nicht. Das ist nicht fair, weil es gibt Leute, die wollen hören, was der Mensch zu sagen hat. Und wer bist du, dass du ihnen verbietest, jemandem zuzuhören? Welt, auch das ist Cancel Culture. Du findest irgendetwas einfach so, ohne Grund, unlustig und scheiße und erbärmst dich, diese Meinung ins Internet zu rotzen. Cancel Culture. Nee. Otzo, ich finde dich mit Grund unlustig und scheiße. So. Hm. Hier ist das war Internet. Sehr selbstkritisch jetzt ich gerade. Ich hab's reingerotzt. Bitteschön. Das ist also jetzt Cancel Culture, okay. Aber die ist doch gut, oder? Ist doch nur Handeln, hat Konsequenzen. Dieses ganze rechte Ecke stellen, dieses ganze Kontakte mit dem, Kontakte mit Springer, Kontakte mit das, diese ganze Kontaktschuldnummer. Selbst der Habeck hat sich entblödet, jetzt bei der Entlassung vom Greichen sich hinzustellen und zu sagen, ja, irgendwie, das waren rechte Accounts und russenfreundliche Accounts, die ihm den Greichen da weggeschossen haben. Es ist einfach lächerlich. Dass es irgendwelche Lobbyisten-Netzwerke im Hintergrund gibt, ist ja richtig. Aber bestimmte andere Kontakte sind dafür wieder unverfänglich. Anders sieht es aus, wenn es um Geld geht und Regierungsposten und Familienangehörige. Das sind schon nochmal ganz andere, unterschiedliche Sachen. Ja, naja. Und du widersprichst vielleicht in der Weltkolumne, die gemacht worden ist, damit man danach Cancel Culture sagen kann, wenn Kritik daran laut wird, dann ist das natürlich auch Cancel Culture. Alles ist Ja, die Weltkolumne wird gemacht, damit man danach Cancel Culture rufen kann, ne? Aber irgendwelche hanebüchenden Feminismus-Kolumnen, die werden nicht geschrieben, damit man hinterher Sexismus rufen kann, ne? An open letter to the games media. Samantha Allen, 2013. Der Artikel, der im Endeffekt Gamergate gefordert hat von den Spieleseiten. Ja, oder die gesammelten Werke von Jessica Valenti im Guardian. Oder die Gamers are Dead Artikel, die dann endgültig dazu geführt haben, dass Gamergate geplatzt ist. War alles nicht irgendwie berechneter Kram, um eine Reaktion irgendwie auszulösen. Aber die böse, böse Springerpresse. Dann am Ende noch die Chefredakteurin Freiheit. Cancel Culture. Es ist ein nichtssagender Begriff. Die Vorstellung, dass hinter lauten... Nein, das ist ein ziemlich klarer Begriff. Der Begriff drückt aus, dass Leute aus kulturellen Gründen etwas canceln wollen, was ihrem kulturellen Empfinden oder ihrem Denken oder irgendwas entspricht. Und das entweder abseits des Rechtsstaats oder unter Missbrauch vom Rechtsstaat. Ich erinnere an die Bombendrohung gegen das SPJ Airplay und das Gamergate Meetup in Washington. Ja, und auch, dass so eine Kultur halt erzeugt wird, wo das halt eben okay ist, wenn man die Leute halt so schnell wie möglich irgendwie abserviert, was so durch so Sachen wie eine Republika hier gefördert wird, solche Auftritte. Ne? Mit von wegen, ja, hier der böse Comedian und so weiter und so fort. Aber da regen sie sich halt tierisch drüber auf, dass der jetzt wieder zu seinem Leben zurückkehren kann. Oder ein Johnny Depp oder so. Das war jetzt auch gerade diese Woche mit seinem neuen Film in Cannes und alle möglichen Leute, die sich drüber aufgeregt haben, irgendwelche Journalisten. Ja, ich habe auch gelesen, ist Johnny Depp ein Risiko für Cannes? Dachte ich mir auch so, habt ihr einen Arsch offen? Dass eigentlich der nochmal wieder hochgekommen ist, ne? Also das finden die jetzt. Obwohl doch, der die Amber hört, also da war irgendwas, was wir nicht genau mitgeschnitten haben. Das hat das Patriarchat dann irgendwie gemauschelt. Protesten, lauter Kritik im Internet, irgendeine Art von Kultur, irgendeine Art von politischer Bewegung steht, ist absurd. Es ist eine der dümmsten Ideen, die ich gehört habe, und ich lese meine eigenen Tweets. Sagt so jemand auf der Republika. Ey, das ist euer Alljahresmotto, ist das. Wir fordern hier eine Kultur, ne, von unserem Kram hier. Also, es wird ja auch überhaupt nicht ständig von irgendwie LGBT-Culture und all dem ganzen anderen Minority-Culture und wird nie gesprochen. Ne? Also wird ja auch, steht auch ja, gar nicht irgendwie in Gang. Du hast da hier letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder irgendwann war die Göpel da. Ne? Ich kannte die ja gar nicht. Ich habe das jetzt erst gemerkt, dass die auch Republika-Reden hält. Der Gramsci-Fan. Oder so Geschichten, ne? Also da hast du dann hier irgendwie, ja, wir müssen die Gesellschaft umgestalten und die Liberalen. Aber im Endeffekt, da sitzt doch die Cancel Culture auf dem Standbild. Da sitzt sie, genau da. Ja, und nicht nur, wenn er da steht, sondern das ist ja die ganze Republika ist im Endeffekt ein Treffen der Cancel Culture. Der Einzige, der da bisher irgendwas, zumindest von den Sachen, die ich da gesehen habe, irgendwas gesagt hat, was nicht in diese Richtung geht, das war hier der Thomas Fischer vor etlichen Jahren. Ne, der hat ja auch mal da einen Vortrag halten dürfen. Und das war der Einzige, der nicht diesem Tenor entsprochen hat. Bei allen anderen schwingt das immer mit. Dieses Ding von wegen, ja, wir müssen nur die Gesellschaft irgendwie ändern, weil so funktioniert das ja nicht mehr. Und die Leute dürfen einfach zu viel und die ganzen Bösen dürfen alle, kommen alle davon mit ihrem bösen Tun. Ne? Und müssen da ja mal was machen. Also so kann es ja nicht weitergehen. Überall Nazis und tralala. Andererseits ist die Vorstellung natürlich auch schön. Ich meine, es wäre mega geil, wenn es so einen großen Discord-Server gäbe, auf der sich so vermeintlich progressive Kräfte treffen würden und dann so sich miteinander absprechen und so sagen, heute ist er dran, der Dieter nur. Und dann sagen alle so, ja, heute machen wir ihn fertig. Es existiert leider nicht, das wäre cool. Ja, das Nein, gar gibt's nicht. Gar nicht. Ja, das brauchen die auch nicht. Das brauchen die überhaupt gar nicht. Reconquista Internet. Irgendwer schreibt einen Artikel und das ist doch öffentlich. Und dann geht das los. Andere Leute, so faule, springen drauf auf, klauen sich das ganze Narrativ komplett und schreiben ihren eigenen Bullshit-Artikel da drauf. Ist doch eine einfache Sache. Muss man nichts für recherchieren, kann man einfach die Talking Points nehmen, was ich auch noch mal rein... Das sehen wir ja jede Woche, wie dieser Krempel entsteht. Du kannst für jeden Kram irgendwie 5 verschiedene Artikel nehmen, die alle den gleichen Tenor haben. Was diese ganzen eure Haltung da angeht und Faktenfinder und dieses ganze Zeug, das können wir alles auch schreiben. Das ist so vorhersehbar. Also, ihr braucht da euch nicht absprechen. Das sagt auch keiner, dass es überhaupt nötig wäre. Weil ihr lest ja den Output von euren Kollegen. Und dann wisst ihr ja, was ihr machen müsst. Und dann habt ihr ja auch noch eure Netzwerkers und so. Also, das wird hier und da, gibt es bestimmt irgendwelche Absprachen da auch. Aber keinen großen Server, wo alle drauf sind. Und den brauchst du auch nicht. Weil, wie gesagt, also man sieht das ja. Man merkt das ja, wenn sowas angeht. Und die Leute. Aber es wäre trotzdem cool, ne? Wäre doch cool, wenn du so eine Plattform hättest. Wäre doch so cool. So eine Games Journal Pro-Liste oder sowas. Wäre doch cool. Wäre doch cool, wenn du deine politischen Gegner einfach mal irgendwo in Lager sperren könntest, oder? Hättest du mehr Freiheiten, wäre doch cool. cool. Und wenn es existieren würde, dann wären diese geheimen Verbindungen der Cancel Culture richtig schlecht darin. Wen haben wir denn jemals effektiv gecancelt? Das ist wirklich peinlich. Wir haben es nicht geschafft, auch nur eine einzige konservative Stimme irgendwie mundtot zu machen. Wir schaffen das nicht, weil es egal ist, was im Internet passiert. Es ist natürlich nicht egal, was im Internet passiert, sonst würde ich nicht hier stehen. Aber es ist größtenteils ein bisschen... Die vielen angeblichen... Ja, und das sollte ja eigentlich auch klar sein. Wenn ihr das geschafft hättet, ja, dann wären die Leute ja weg. Ne? Und dann würdet ihr einfach zum nächsten übergehen und da ja auch nicht mehr drüber reden. Also... Ja, da muss man halt fragen, worüber redet ihr? Zerstörte wirtschaftliche Existenzen, Karrieren von Beamten zerstört. Ja, genau, ist das schon mal ein Beispiel. Er ist ja ein Böhmermann-Typ, genau. Das ist ja alles länger her. Ist ja alles länger her, aber er ist ja ein Böhmermann-Autor, ne? Und kannst du ja jetzt den Typen da nehmen, wie hieß er, den wir letzten Sonntag dabei hatten, genau. Das ist doch zum Beispiel ein Beispiel. Aber da würde er jetzt auch sagen, wir haben ja nicht gecancelt, ist ja alles wieder reingekommen, ja. Ja, weil man halt euch nicht einfach geglaubt hat mit eurem Bullshit. Ja, und es sind ja genug Veranstaltungen zumindest verhindert worden, ne? Siehe Vollbrecht, siehe, wie heißt die österreichische Kabarettistin da, die irgendwo ausgeladen wurde und solche Sachen passiert ja. Ist ja nicht so, dass es nicht passiert. Ja, es ist gut, aber wenn die Leute nicht komplett vernichtet werden sofort, dann ist das doch keine Cancel Culture. Und selbst wenn sie vernichtet werden würden, dann wäre das ja auch nur, weil die ja so schlechte Menschen sind. Ne? Also. Ich glaube, sie dürfen doch noch atmen und weiter CO2 in die Umwelt. Ja, genau, haben ja auch einen Internetanschluss, stimmt. Ja. Hm. Aber das Internet ist auch egal, aber... Ja. Opfer der bösen linken Cancel Culture laufen nämlich wirklich sehr erstaunlich und unbeschadet und wirklich sehr erfolgreich durch die echte Welt. Stehen mit Büchern auf Bestsellerlisten, verkaufen riesige Hallen aus, sitzen in Talkshows dieses Landes und lachen sich ins Fäustchen, dass sie ihre kleinen Internet-Shitstorms unter dem Namen Cancel Culture verkaufen konnten und sich selbst als Opfer. Ich plädiere hier mit Flammen. Ja, also die Vollbrecht, und das war ja auch danach erst, dass sein Böhmermann die als Scheißhaufen bezeichnet hat und lauter solche Geschichten, hat sich garantiert nicht ins Fäustchen gelacht. Ja, oder halt wieder Luke Mockridge zum Beispiel, ne? Der wohl ja massive Probleme hatte damit. Ja, allerdings, die Vollbrecht so finde ich auch insofern noch ein bisschen heftiger, weil die auch nicht die Öffentlichkeit jetzt gesucht hat. Nee. Er hat als eine von mehreren Autoren an so einem Beitrag damit geschrieben. Ne? Mhm. Und also, und dieses Ganze, dass sie die jetzt zu so einer Figur gemacht haben, das ist ja auch eure Schuld mit. Und die hat sich das garantiert nicht so vorgestellt. Da jetzt irgendwie. Ja. Und ich meine, wir haben doch oft genug diese Netzwerke selber in Aktion gesehen, gerade was AktivistInnen angeht. Da geht dann von hier. Kuhnke zu Schick, zu Kracher, zu was weiß ich. Also das Netzwerk funktioniert schon. Es ist halt nicht auf dem Telegram-Server, aber auf Discord. Das ist aber schon da. Wir haben das ja auch jedes Mal gesehen daran, dass wenn es dann mal gegen einen von der Meute geht, sofort die ganze andere Rotte da ist, um mitzuhelfen. Also einfach so zu tun, als wäre das machen nur die Doofen und die Rechten und die Nicht-Progressiven, ist halt schon so eine dumme und intellektuell armselige Verkürzung. Mensch, dafür ist es wichtig, dass man sowas sagt, wenn man plädiert, weil damit wir alles wissen. Dafür den Begriff Cancel Culture dort zu lassen, wo er hingehört. Auf den Müllhalden des Internets, in irgendwelche Springer-Kolumnen, in den Mund von Ulf Porschert und vielleicht auf Bild Live. Ich glaube, da passieren lustige Dinge, die dürfen das gerne sagen. Lasst uns diesen komplett verwässerten Begriff einfach vergessen und diese ganze Anzahl an Shitstorms als das betrachten, was sie eigentlich sind. Nämlich einfach nur viele Menschen, die etwas laut, ein bisschen unhöflich und harsch scheiße finden. Das existiert einfach. Das ist das Internet. Es ist wirklich nicht so tief. Nein, der Fabius, die gerade Hass und Hetze im Netze. Hass und Hetze im Netze ist doch das Schlimmste. Wir müssen alles melden, sofort melden. Das ist ja unverantwortlich, was er hier sagt. Reiß, wenn das die Richtigen machen, ist das doch gut. Wenn das die Richtigen machen, ist das doch gut. Du hast es wieder nicht verstanden. Ja, dann habe ich tatsächlich nicht verstanden, über wen der gerade redet. Ja, da gibt es das alles nicht und da, ne, ist das auch alles gar kein Problem, aber wie du gerade schon sagst, hast du Netze und Netze. Auf der anderen Seite ist es ja, wenn es die falschen Leute trifft, ist es ja das Schlimmste überhaupt, ist natürlich alles immer orchestriert. Ne? Das ist nicht so, dass irgendwie Menschen unabhängig voneinander zu einem Sachverhalt, jetzt hier mit Habeck oder solchen Dingen, dann irgendwie sich denken, ja, ne, das geht aber irgendwie nicht so richtig mit rechten Dingen zu. Da mache ich mich mal ein bisschen drüber lustig oder irgendwas oder sage ich mal, der sollte mal zurücktreten oder solche Dinge. Nee, das ist natürlich dann eine Kampagne, ne? Nein, Und nein, nein, das ist keine Kampagne, das ist einfach nur der Wahrheit. von den Fossilen und so. Fossile Wahrheit ist das. Der fossile Wahrheit. Finden, sich ein bisschen aufschaukeln, so funktioniert es. Ich möchte niemandem absprechen, dass es eine Scheißerfahrung ist, in einem Internet-Shitstorm zu sein. Es ist grauenhaft. Es ist wirklich fürchterlich. Du verbringst 8, 9 Stunden am, weiß nicht, wie viele Menschen, wie viele Stunden normale Menschen am Handy verbringen. Vielleicht 3 Stunden am Tag am Handy. Und das macht dir einfach schlechte Laune, weil jedes soziale Netzwerk mit negativen Meinungen über dich geflutet wird. Es ist scheiße. Aber das ist zumindest in einem Teil das Risiko, das man eingeht, wenn man sich freiwillige Öffentlichkeit stellt. Und ich habe Freiwillig einen von der kleinen Tipp an Öffentlichkeit Leute. gezahlt wird. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist das Risiko, dem man eingeht, wenn man von der Öffentlichkeit bezahlt wird, dass man kritisiert wird. Aber das ist ja genau das Problem, was viele sehen. Das ist dann ja wieder Hass und Hetze im Netze, weil man würde ja nicht kritisieren, wenn man nicht irgendwelche Hintergedanken hätte oder Fake News gelesen hätte oder so, ja. Ich warte immer noch auf so ein paar Talking Points von dem. Gerade sowas wie Fake News und so. Aber ja. Leute, denen das passiert, die von der bösen linken Cancel Culture betroffen sind und die darunter leiden, dass ihre Meinung als das genommen wird, was sie ist. Man kann nämlich einfach versuchen, kein Arschloch zu sein. Consider this. Es ist einfach eine Möglichkeit. Man kann doch ganz einfach, ne, die Uniform anziehen. Und mitmarschieren im Gleichschritt. Geht doch ganz einfach. Warum macht ihr das denn nicht? Seid Man ihr dumm? kann einfach probieren, kein Arschloch zu sein, sagt ein Gagschreiber von Jan Böhmermann. Von Jan Böhmermann. Also alles, was ich von dem in letzter Zeit mitbekommen habe, und ich kriege natürlich nur die bösen Sachen mit, ist Arschlochverhalten. Also ist alles arschig. Da würde ich auch sagen, ja, jeder normale Mensch, der nicht irgendwie auf irgendeinem so komischen Trip ist und seinen eigenen das, wie er sich auskotzt über andere Leute, irgendwie für das Maß aller Dinge hält, der sollte eigentlich auf solche Ideen nicht kommen wie er, ja. Ja, Aber aber ich sag dir, der würde dir mit einem eiskalten Lächeln sagen, ja, der ist ja ironisch ein Arschloch. Chris, du verstehst das vielleicht nicht. Das ist ja alles nur ironisch, was wir da bei Böhmermann machen. Genau sowas. diese Ironie ist ja genauso wie die Cancel Culture, ne? Also, die ist ja auch nur so lange ironisch, wie es irgendjemand nicht gut findet, was die Leute machen. Ansonsten ist es ja ernst gemeint und Journalismus und so, gib mir meinen Journalistenpreis und so Die weiter. wollten die Frau Merkel, wollten die jagen, die wollten Hunde bringen und mit Hörnern da, da, da, da, und die durchs Feld jagen. Habe ich gelesen. Aber ja, nee. Bisschen, da ist dann wieder gefragt, dass man bitte doch nicht das Schlimmste in die Sachen der Leute reininterpretiert und ihnen doch irgendwie den Raum lässt, einen Witz zu machen, während die gleichen Leute irgendwie jeden Witz erwürgen, der ihnen nicht gefällt. Vielen Dank. Ja, genau. Das wird ein Spaß. Wenn die an die Macht kommen, dann denkt dran, das ist eure Unterhaltung, wenn diese Woken irgendwann die Macht übernehmen. Dieser Mann wird eure Unterhaltung sein. Das ist wie das Circus-Circus-Casino in Las Vegas. Ich spreche natürlich nicht stellvertretend fürs Internet. Also, falls irgendwer ein Interview mit mir plant, bitte nicht drüber schreiben, dass ich die Stimme einer Generation bin. Ich bin eine Stimme, ich bin meine Stimme. Und es gibt natürlich Taten, die absolut unverzeihlich sind, aber das wirst du merken, wenn du sie tust am besten. Für die allermeisten. Ja, so wie Luke Was? Mockridge, ne? Der hat das auch alles gemerkt. Wie wäre es, wenn man vorher schon mal, nicht erst, wenn man eine Tat tut, drüber nachdenkt, ob sie schlimm ist oder nicht? Ja, vor allem die Ist ganzen das zu viel Beispiele. verlangt So schon? wie der Herr, über den wir gerade gesprochen hatten, was wir am Sonntag hatten hier, der da entlassen wurde vom Dingsministerium, weil er Schönbohm. das eben nicht getan hat. Der hätte auch mal überlegen müssen, was er tun soll, oder? Ja, genau, ey, da mal einfach nicht mit den Russen nicht Ja. den Anschein nicht erwecken sollen, dass er mit Russen irgendwas macht. Ich meine, er Ja. hätte einfach kein Arschloch sein müssen, ne? Ja, Genau. genau. So ist Vielleicht doch nicht so schwer, consider ne? this, ja. Ja, oder die Vollbrecht, ne? Muss einfach die Trans-Leute nicht hassen, ne? Nicht so ein Arschloch Okay, sein. wäre doch so einfach. Oder die Star Wars-Fans, geht doch einfach ins Kino und freut euch an den neuen Teilen. Was ist denn mit euch los? Meisten Dinge, bei den allermeisten Fehlern, die man so als pseudo-öffentliche Person machen kann, bei all den unüberlegten Äußerungen, den dummen Tweets, den uninformierten Witzen, den unreflektierten Interviews, bei all den kleinen bis mittleren Fehltritten, die man sich so halt leisten kann, dann gibt es eine wirklich, wirklich gute Variante, damit umzugehen. Und sie ist so einfach. Du kannst dich aus den Klauen der Cancel Culture befreien. Na, was glaubt ihr? Was ist die Lösung? Indem du Abbitte leistest, 10 Tage in Sack und Asche gehst und dem Herrn ein Lamm opferst. Und mit der Herr ist in dem Fall wahrscheinlich Böhmermann gemeint. Indem du einfach für deine Taten verantwortlich bist. Entschuldige dich aufrichtig und mach's einfach nicht mehr. Es ist so einfach. Wenn du Scheiße gepostet hast, Hey, ich lösch hatte sie und recht. sag sorry. Es ist wirklich nicht so schwer. Und selbst wenn es dir nicht leid tut, lüg. Es ist wirklich easy. Ich habe auch. Na, jetzt haben die Leute zum ersten Mal gelacht. Habt Genau, ihr es genau. gehört? Selbst wenn es dir nicht leid tut, lüg. Und alle lachen. Jetzt haben die Leute zum ersten Mal Seltsam. gelacht. Ja, da siehst du, was für Ah, Psychopathen da ja. sitzen in diesem Aber Publikum. wirklich, das ist, der spricht einfach die reine Wahrheit aus und tarnt das einfach als Satire. Es ist schon sehr witzig. Ja, und vor allen Dingen, als ob diese Leute jemals zufrieden gewesen wären mit einer Entschuldigung. Na, dem Greichen tut es auch leid, oder? Oder hat er Nee, die sich auch sollen sich im entschuldigt? Staub wälzen, sollen die sich. Ja, die brauchen eine Das, das. Struggle-Session. Brauchen die. Ja. Erst machen wir das Gehirn sauber und dann pusten wir es raus. Hier, 1984. Tu dir den Gefallen und bezeichne das nicht als Cancel Culture, wenn viele Menschen scheiße finden, was du machst, weil vielleicht ist es einfach scheiße. Es ist möglich, dass Dinge einfach scheiße sind, ohne dass Okay, eine Moment, politische Moment. Agenda, die zu Da müssen wir ganz klare Bedingungen aushandeln. Ich bezeichne es nicht mehr als Cancel Culture. Dafür redet ihr nicht mehr von irgendwie koordinierten Aktionen rechter Accounts, okay? Ist das ein Deal, Hotzo? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Zu deiner Verstummung führen soll, dahinter steht. Außerdem, wenn du gecancelt worden bist, bist du wahrscheinlich gerade in irgendeiner Bestsellerliste, in irgendeiner großen Halle, spielst eine riesige Show und isst, keine Ahnung, Ja, goldene wie Hummer. Ich weiß Marie nicht, was reich Leute. Vollbrecht zum Beispiel, die hat ja dann in den großen Hallen gespielt und ihr Album war auf Nummer 1 4 Wochen und sie hat echt unheimlich viel Kohle gemacht und ja, doch, Tja, der überzeugend. musste gerade an die ZDF-Kantine denken. Fucking Luke Mockridge hat seine Touren abgesagt. Ja, und das war natürlich auch anschließend, aber wo ich jetzt auch gerade dran denken muss, ist Hogwarts Legacy, wo ja die Rowling noch nicht mal was damit zu tun hatte direkt. Aber trotzdem habt ihr ja wochenlang so getan, als wäre das ein Unding, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Und dass das überhaupt erscheint und dass das überhaupt jemand kauft und so. Also tut doch nicht so, als ob ihr die Sachen nicht weghaben wollt. Weil irgendjemand, der da irgendwo auch nur im Entferntesten was mit zu tun hat, irgendwas gesagt hat, was ihr nicht mögt. We don't Also. want to take your games away. We just want to make them better. Leute machen. Und wenn das alles nichts hilft, wenn du dich damit okay bist, in der Öffentlichkeit als Mensch zu stehen, der kontroverse Meinungen hat. Und der vielleicht auch beschissene Meinungen hat, dann wird es immer jemanden geben, der dich auffängt. Ich kann da, falls ihr eine Person seid, der es so geht, ihr bekommt easy eine Weltkolumne. Es ist mega einfach. Du musst einen Alt-Right-Take aus den USA irgendwie schlecht ins Deutsche übersetzen und dann kriegst du eine Weltkolumne. Es ist so easy. Was für eine schöne Projektion. Die Ach, Leute, ja. die Alter. einfach nur die amerikanischen Late-Night-Formate gucken und die Witze abschreiben. Jetzt mal Ja. wortwörtlich. Was Ja, anderes ist macht der auch nicht. so. Ja, nicht nur die Witze abschreiben, auch diese ganzen Manierismen, das ganze Zeug. Das Politische auch und die New York Times Nachrichtenartikel. Ne? Ein deutscher Journalist ohne New York-Abo ist aufgeschmissen. Ich meine, Böhmermann, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, sein komischer Sidekick sieht genauso aus wie der von Jimmy Fallon und steht auch an einer ähnlichen Seite und früher, zumindest als ich das noch gesehen habe, mal irgendwie da auf dieses ganze Reingehen und so, das war alles so Jimmy Fallon-mäßig. Und der hat auch mal von Colbert dieses Ding übernommen, wo er da immer so ein Wort irgendwie hatte, wo er sich dran lang gehangelt hat und so. Es hieß sogar genauso mit den gleichen Grafik und allem. Also, und ich meine, heute Show ist Daily Show, ne, von aus Amerika, damals von Jon Stewart. Und ja, also ich meine, ihr seid doch überhaupt, dieses Land hier ist der Tod der Kreativität, ihr könnt doch nur abschreiben. Und die übernehmen all dry talking points, ja. Ja, und alles, was Originalität und Kreativität ist, wird abgewürgt und alles, was ja politisch, kulturkampfmäßig vorangetrieben wird, das wird als Kreativität bezeichnet. Und Alt-Right, ihr habt doch keine Ahnung. Dass ihr euch überhaupt da hinstellt und irgendwas von Alt-Right faset, ist ein Talking Point aus Amerika, den ihr übernommen habt, ihr Idioten. Also ja, wirklich. Alt-Right. Ich lache. Ja, naja, es gibt so viele Diskussionen. Ja, und auch apropos, ne, keiner kann es definieren. Gib mir mal eine Definition von Alt-Right, du Arschgeige. Also, keiner kann es definieren. Ohne Scheiß. Alt-Right. Komm ich nicht klar. Darüber, dass Journalismus schwer zu finanzieren ist. Einfach eine Weltkolumne. Es ist der einfachste Ort der Welt. Welt online, wenn ihr nicht so gut darin seid. Lasst uns diese scheiß peinliche Diskussion über Cancel Culture einfach vergessen, begraben, nie wieder aufleben lassen. Es gibt Dinge, die einfach sterben. Für mich ist Cancel Culture ein Phänomen der 2019er Jahre. Es ist scheißegal, wir brauchen es nicht mehr. Und wie gesagt, ich kann es nur noch ein einziges Mal sagen, versuch einfach im Internet kein Arschloch zu sein. Wenn du eine große Plattform hast, versuch kein Arschloch zu sein. Es ist manchmal schwer, es ist manchmal unangenehm. Es ist eine Drohung. Versuch einfach kein Arschloch zu sein, sagt ja auch der Mafioso. Ey, versuch einfach kein Arschloch zu sein, verstehst du? Don Vito will sein Geld wieder haben. Er droht mit dem gleichen, er droht gerade mit Cancel Culture. Er sagt, verhalte dich den unseren Normen entsprechend. Dann kannst du dem entgehen, der Sache, die es nicht gibt. Das ist alles total kafkaesk, was der Typ da macht. Manchmal muss man über einen Tweet nachdenken. Ich weiß, es ist unglaublich anstrengend, aber es ist wirklich ein kleiner Punkt, bei dem du aufpassen kannst, wenn du Angst hast vor der großen, bösen Cancel Culture. Steck dir doch einfach eine Schere in den Kopf. Es kann so einfach sein, so zu leben. Denk doch einfach das, was wir dir geben. Guck doch vielleicht heute oder Tagesschau und hör der Frau Kracher zu und der Frau Brodnik und hör dir an, was die Betroffenen zu sagen haben. Und dann kann das alles so einfach sein, wenn du deine Fresse hältst. Eigentlich wunderschön, es ist basisdemokratisch, dass Personen des öffentlichen Lebens so ein bisschen zur Verantwortung gezogen werden können von uns. Es ist eigentlich eine coole Sache. Eigentlich sollte es genau so sein. Und wenn du davor Angst hast, dann ist es vielleicht wenig über. Cancel Culture gibt es nicht, aber es ist gut so und sie sollte es sie geben. Tralalalala, tralalalala. Ihr solltet Angst haben. Weniger ein Problem des Internets als dein persönliches. Und vielleicht wird dieser Vortrag, ein Ausschnitt davon, irgendwann retweetet, wenn ich Scheiße gebaut habe. Und es wird passieren. Seien wir ehrlich, ich bin weißer Mann im Internet. Ich kann mich so anstrengen, wie ich will. Vermutlich werde ich irgendwann mal Scheiße bauen. Es wird passieren. Oh. Und wenn dieses im Dreck wälzen und den Bauch und den Hals zum Biss zeigen, wie so ein... Ach Gott, ey. Ja, das ist so rassistisch, Hotzo. Also ich kann dir auch reichlich Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe als dich nennen, die auch nur Scheiß reden. Also... genauso verdreht sind wie du. Aus deiner komischen Clique da. Also tu mal nicht so, als ob du da ein Monopol drauf hättest oder Leute, die so aussehen wie du, da ein Monopol drauf hätten, Blödsinn zu erzählen. Können schon andere Leute auch. Das passieren sollte und dieser Vortrag dann auf meiner Twitter-Timeline erscheint, dann möchte ich an diesen Zukunfts-Sebastian, an diesen Zukunfts-El Hotzo sagen, was hast du ausgefressen, du dummes Arschloch? Was hast du gemacht? Hast du wieder irgendwie böse Onkels heimlich gehört auf Spotify, weil du vom Dorf kommst? Ganz schön peinlich, mein Junge. Und vielleicht jammer ich dann rum und beklage eine Cancel Culture, eine große Welle des Hasses gegen mich. Aber wenn ich dieses Video dann sehe, möchte ich dir, lieber Zukunfts-Sebastian, sagen, wie wär's, wenn du dich einfach entschuldigst, einfach Konsequenzen zeigst und sagst so, hey, sorry, tut mir leid, es war saudumm von mir, ich lass das. Oh ja, tut mir leid, es war saudumm von mir, ich mag das Lied zwar und hör's gern, aber ist halt dumm, dass ich das will. Ich bin halt dumm. Das ist auch dumm. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, ja. Ich bin ja vom Dorf. Also, weiß ich nicht, ich bin vom Dorf, das ist doch keine, ich denke, wir sollen hier, wie war das, Verantwortung übernehmen, aber ich bin vom Dorf sagen, ist doch nicht Verantwortung übernehmen, das ist doch wegschieben hier die Verantwortung. Also, ich glaube, unter nie wieder irgendwo auftreten, kommt aus der Nummer nicht raus, oder? Man hat Konsequenzen. Er sollte einfach mal versuchen, kein Arschloch zu sein, vielleicht. Genau, wie die Leute da alle drunter leiden, dass er privat irgendwelche Musik hört. Die Menschen leiden. Hallo? Aber die bösen Onkels, die multiplizieren doch das böse Gedankengut. Und wenn das zu oft passiert, Genozid, pam. Weißt du doch. Und dann war's das. Dann sind es 2 Wochen. Dann muss ich mir ab und zu einen fiesen Kommentar anhören. Aber so ist das Leben. Und es ist wirklich okay. Nee, Hotzo, du hast keine Verantwortung übernommen. Das lasse ich so nicht durchgehen. Tut mir leid. So, Leute. Boah, war das geil. Wundervoll. Ja. Genau, schönes Bild. Alle haben sowas so vom Mund. Nur der eine, bei dem es drauf ankommt, nicht. Oh, pass auf, was du sagst. Die Person. Ne? Ja. Nee, ich rede von Hotzo. Achso, ja, der. Bravo. Das war der letzte meiner 3 Slots auf der Republika. Ich habe zum ersten Mal seit meinem Wissenschaftstheoriestudium an der Uni Bielefeld wieder vor Menschen geredet. Das war crazy und ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen möchte. Aber ich hatte eine gute Zeit. Und ich habe gelernt, dass ich zum Beispiel Dinge nicht ausdrucken sollte und aneinander tackern sollte, weil das war das Problem beim zweiten Vortrag. Ich habe sie falsch rum aneinander getackert. Das, aber es ist ja nicht so, dass ihr hier für die Tickets Geld zahlt oder so. Alles gut. Ey, vielen Dank, ich hatte wirklich ja, tolle genau. Zeit. Ja, genau. Es ist nicht so, dass die Tickets Geld zahlt. Das zahlt schon die NGOs und die Fördergelder und so. Nee, was bezahlen die Leute da? Ja, ja, und Bildungsurlaubsgutscheine und ja. Ja, viele kriegen das Arbeitgeber, schon irgendwie gesponsert. Arbeitgeber bezahlen das teilweise auch. Also muss man auch mal zu sagen, guck doch mal hin, was die Leute da machen. Ich würde da im Leben nicht irgendwie einen hinschicken, der für mich arbeitet, damit er hinterher mit dem Quatsch in meiner Firma irgendwie Revolution spielen kann oder so ein Scheiß. Ja, also, die müssen doch netzwerken. Netzwerken. Die müssen doch netzwerken. Naja. Ja, das war auf jeden Fall der in Anführungsstrichen beste von seinen, also für uns beste von seinen 4 Slots oder 3 Slots. Für den Oral im Chat, ich glaube nicht, dass der einen Abschluss hat er nicht erwähnt. Na, also, er hat mal einmal geredet, dann hat er abgebrochen wahrscheinlich. Wissenschaftstheorie und dann so blind für Zusammenhänge und für Korrelationen sein wie in deinem Vortrag oder machst du das ab? Das war kritische Wissenschaftstheorie wahrscheinlich. Ja, das ist ja genau der Punkt. Wenn man genau weiß, was man sagt, dann ja, ergibt alles sehr viel Sinn. Traurig, traurig, traurig, wie Theo Ling zu sagen pflegte. Das ist wirklich. Aber auch die Grabesstille während seines Vortrags. Das ist wirklich einmal gelacht. einmal. Also es gab Publikumsmikrofone, wie wir gesehen haben. Aber er hat ungefähr 30 Dinger geschrieben, wo er sich dachte, da lachen sie. Und bei einem haben sie gelacht. Schon gemein. Und er hält jetzt die Keynote im nächsten Jahr. So, ey, das habe ich zumindest. Ich gucke es nochmal nach. Aber ich ja, meine, das kann auch sein. Ich habe auch schon was gehört, dass da die Sachen vielleicht machen wir das nochmal. Gucken, ob der Plan schon steht, was es so gibt. Weil ich meine, sowas gelesen zu haben, dass irgendwelche Leute schon zurückgehört haben, ob ihr Vortrag passiert. Auf re-publica.com musst du dann. Ja, bin ich schon. Keynote Speaker RP23. Da gibt es aber eine ganze Menge Keynotes. Ach du meine Güte, wie viele Keynote Speaker gibt es schon da? Ist scheinbar schon da. Keynote Sprecherin Kübra Gümüşay, alternative Zukünfte und reale Utopien. Super. Wie können wir reale Utopien verwirklichen, um eine gerechtere Gesellschaft zu erreichen? Wir freuen uns auf Kübras Talk auf der Republika 2023. Oha. Ich kann fast ihr 10-Jähriges auf der Republika feiern, die Kübra. Es gibt, wo habe ich das gefunden? Gab ein ganz gut, wenn du ganz runter gehst in der Navigation, gibt es unten Keynotes unter Programm und dann kriegst du die ganzen. Vollen Programm. Ja, das ist ein bisschen. Bei den anderen hast du auch Bilder dazu und kurze Beschreibungen der Vorträge. Ganz unten in der Navigations. Katastrophenhilfe anfuckt. Fragezeichen. Oh Gott. Ist das von hier der Tante aus dem Ahrtal oder was? Ich kenne die nicht. Oder? Missy Motown. Weiß Held. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Habe ich da gerade Taylor Lorenz gelesen? Nee, Tina Lorenz. Gut, ich dachte schon. Ich dachte schon Taylor Lorenz. Oh, Annalena von Odenberg. Das ist Hate Aid, glaube ich, oder? Nur noch kurz die Welt retten, wie man eine NGO gründet und was das mit Geld zu tun hat. Ja, geil. Cory Doctorow. Geld gibt's vom Staat. Theresa Wücker, Kinderbetreuung, Haushalt, Pflege von Brückner. Brückner. Gender Care Gap, yay. Oh Gott. Also, die volle Dröhnung natürlich wieder, aber andere Leute schreiben was ab, ne? Aber Gender Care Gap ist ein deutsches Konzept, urdeutsches Konzept, ne? Merkt man schon im Namen. Matthias Quent über Klimaungleichheit und die radikale Rechte. Welche Folgen hat die ökologische Transformation? Der Satz gibt keinen Sinn. Welche Folgen hat die ökologische Transformation auf die gesellschaftliche Polarisierung? Das sind Auswirkungen, was ihr meint. Und den Kampf der Rechten gegen Klimaaktivismus. Naja, genau. Ach du Scheiße. Keynote-Speaker El Hotzo. Weiblich gelesen und im Netz bedroht. Selbstschutz, digitale Zivilcourage, Moderation. Feind Netz oder Hass? Tutorial. Vernetzungstreffen zur sozialen Gestaltung der digitalen Transformation. Cash, digitaler Euro und Co. Wie wollen wir eigentlich bezahlen? Tja, ja. Möglichst kontrolliert, damit unser CO2-Ausstoß gemessen werden kann. Die sagen, das ist ganz klasse. Wir brauchen dringend. Genau, der Mensch ist nicht das Problem. Anscheinend ist, ne, ist damit gemeint, dass der Mensch das Problem ist, klar. Wahrscheinlich. Eva Wolf. Und Tupoka Ogette kommt auch. Die Expertin für Rassismuskritik. Komm zur Republika 2023. Seit Mitte März ist Ihr Journal Tag für Tag aktiv gegen Rassismus im Handel erhältlich. Hier sehe ich eine so ARD-Kultur-Szenen-Report, eine Mockumentary über die Jugend von gestern. Fucking Rocco Schamoni. Warum? Bist du doof? Welt retten oder Profit maximieren. Was verspricht denn Innovation als Ausweg aus der Krise und wie es eingelöst bekommen? Ach, das wird sicher ein Spaß. Ja, da gibt es viel Blödsinn. Wann geht das los? 5. Juni. Die Stadt nach dem Auto. Es gibt viel zu gewinnen. Ja, sehe ich auch gerade. Ja, ich bin ja bei dir hier. Ach so, okay. Money von wie unser Geld morgen aussieht. Yay. Ja, der RP werden ja auch gerne so Themen gesetzt für die Journalisten, für den Rest vom Jahr. Ja, das war jetzt schon das dritte Ding. Aber dieser David Balaschk, den kenne ich, glaube ich, von Twitter. Der ist eigentlich ganz vernünftig. Ja, also man muss ja sagen, diese ganze Republika-Sache, ähnlich wie Netzpolitik, hat... Aber da ist ein P dran, das ist nicht eine Partner-Session, das hat einer bezahlt. Tja, punktiert gibt es mal vielleicht noch vernünftige Themen, aber sehr wenige. Ja, also gut, Thema Datenschutz und sowas. Der Name sagt mir doch auch irgendwas. Und Nils Bokelberg und Igor Levit. Ach du Scheiße, Freiheit und Position. Da ist mir jetzt schon übel bei der Zusammenstellung. Damit auch mal was zu tun hat. Oh, Journalismus in Krisenzeiten, Tagesthemen, Behind the Scenes mit Volksheld, Ingo Zamperoni. Ja. Ramona Pop. Sensible Objekte, postkolonial denken. Vernetzung gegen Hass und Desinformation, aber es vernetzt sich doch keiner. Wohlhabend, gut vernetzt und quasi gesetzlos, wie Steuerparadiese unsere Demokratie bedrohen. Ja, die Jungferninseln und die Caymans bedrohen die Demokratie. Wie du mit offenen Daten kreativ umgehen kannst. Judengeld-Mythos, okay. Oha, okay. Aber gut, der Vortragende heißt Mendel, dann nehme ich an, dass es... Die Vorstellung, Juden seien reich und würden hinter den Kulissen die Strippen ziehen, ist ein altes Stereotyp, das inzwischen weltweit verbreitet ist. Woher kommt der Mythos und was hat das mit Kapitalismuskritik heute zu tun? Ja, geht nicht mehr Kapitalismuskritik, würde ich sagen. Ne? Und wann wird Cash-Kritik antisemitisch, wenn der Masken Globalisten sagt, ja, nehme ich an. Wenn es ein nicht weit Linker tut, ja. Ja, das ist die Dame von der Naumann-Stiftung. Frau Riedel. Equal Pain. Nix geerbt und jetzt Lösungen für Vermögensungleichheit. Ist das der Talk von Reichen? Ah, nee. Intersektionaler Feminismus. Klimabewusstes Web, wie ich erfuhr, dass mein Code dem Klima schadet. Intersektionaler Feminismus plus Technikfolgenabschätzung. Eine tödliche Kombination, würde ich mal sagen. Wir sind die Hexen. Ich möchte sterben jetzt auf der Stelle. Die Hexen. Kenne ich aber schon, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Und die schreiben sich H-A-E-C-K-S-E-N. Hexen. Haben die gehört? Nee. Die gibt es schon länger. Also das ist Flinter. Ja. Genau, vom Chaos Computer Club sind die. Den haben sie auch. Wir sind eine Gruppe von 600 Finta-Personen. Wer schreibt so einen Schwachsinn? Tja. Also alles, was nicht Einkurs gemeinsam. Die waren die nicht Flinter vorher? Ja, eigentlich schon. Ne? Jetzt sind sie Finta. Wahrscheinlich, weil Flinter zu blöd klingt. Die Lesben haben zu viel gemeckert. Die sind raus, jetzt Finta. Ja. Die LGBT-Bewegung muss sich sowieso von den Homosexuellen absetzen. Das geht so nicht weiter, die sind so konservativ. Die wollen irgendwie nicht so richtig. Ja, das läuft schon, glaube ich. Ne? Ja, ich weiß. Zwar in die andere Richtung, aber gut. Geldschöpfung in der britischen Kolonie Virginia 1745 bis 1774. Hier geht es aber rund. Mhm. Kunstmarkt, the good, the bad and the money. Naja, wenn das alles ist, was dir dafür eingefallen ist, ey. Aber wenig bekannte Namen irgendwie für so eine Republika. Bisher. Ja, früher, später lernt man die wahrscheinlich noch kennen. Ich habe den wichtigsten noch gar nicht gelesen. Ich will endlich wieder was über anekdotische Evidenz lernen. Schauen wir mal, vielleicht hat sie ja noch kein neues Buch. Das neues Buch Quent. Kann ja nicht auftauchen. Impfung, Windrad, Metaverse. Wie die Transformation nicht demokratisch gelingt. Aha. Müsste das nicht, dann nicht eher in den NSN. Ja. Es sind Republikatitel. Es geht leider endlos weiter hier. Ja, das geht ja bis zum Ende. Rechtsextremismus im Internet. Was wissen wir? Was können wir tun? Ihr wisst nichts und ihr wollt auch nur Geld schaffen. Wo stehen wir im Kampf? Donald Trump und die AfD. Live gestreamte Terroranschläge, Hate Speech gegen marginalisierte Gruppen, Verschwörungserzählungen und Desinformationen im Kontext der Corona-Pandemie. Bla bla bla, ja. Hass und Hetze habt ihr vergessen. Everybody I don't like is. Me too. Black Lives Matter. Fehlt noch. Black Lives Matter, ja. Mit Linksextremismus können wir das machen. Hierbei geht es an, umfassende Perspektive einzunehmen. MeToo, Black Lives Matter und Klimabewegung haben digitale Medien genutzt, um effektiv und at scale auf gesellschaftliche Missstände, wie dass wir immer noch Freiheit haben. At scale, meinen die Niederbrennen von Vorstädten ist at scale oder was? Ja, digital. Okay. Fiery, but mostly peaceful. Mostly peaceful riots, genau. Das Institut für Medienforschung ist aber nicht was Hannover dann, oder? Was so was anderes. Okay. Sieht wie ein Sören aus. Ich muss mal kurz für eine Minute weg. Ja, frischer Wind, neue Modelle für Teilhabe und Erfolgskontrolle bei den öffentlich-rechtlichen Medien. sicher, Gehaltserhöhung. Wenn ich groß bin, werde ich Community-Redakteur bei der Tagesshow. Ist das das? Ja. Ich mache jetzt nicht noch einen Joke über die Greichens. Da dreht bestimmt hier jemand bald eine Serie. Die Bild-Zeitung hat unseren Vorschlag aufgegriffen. Ja? Jetzt greicht's oder so. Jetzt greicht's aber. Tja, kann Geld die Welt retten oder ist alles Greenwashing? Alles Greenwashing. Wieso oder kann Geld die Welt retten oder ist alles Greenwashing? Also ja, Greenwashing, ja. Mhm. Tja, viele Talks. Und der Bingo sagt gerade, Hotzo hat einen Vortrag namens Altwerden im Internet, ein Hilfeschrei. Ja. Ja, das wird, ja, aber ich weiß nicht, ob man sich darauf freuen kann, Bingo. Ich glaube, das wird auch wieder so eine schreckliche Aneinanderreihung von blöden, nicht zündenden Sprüchen. Weiß gar nicht, wer ist denn die Zielgruppe von dem Mensch? Wo hat denn der seinen angeblichen Erfolg her, der irgendwelche Preise und solche Jobs irgendwie mit sich bringt? Wer findet das lustig, was der macht? Solange es die richtigen Leute lustig finden, reicht's doch. Ja, aber so funktioniert es ja eigentlich nicht. Also, doch, im Öffentlich-Rechtlichen? Ja, stimmt. Wo du eigentlich drauf scheißen kannst, wie viele Leute deinen Kram gucken. Tja, ja. Was, 140 Zuschauer? Seid ihr denn verrückt? Habt ihr am Feiertagsabend denn nichts anderes zu tun? Anscheinend schon. Ja, das kann man ja auch gerne nebenbei mal ein bisschen genießen. Aber ja. Aber gut, gucken wir noch mal weiter. Ja, wenn der Chris wieder da ist, schauen wir weiter. Ich weiß aber nicht. Sonst könnte ich, ich weiß nicht mal, auf welcher Seite wir uns gerade befinden. Ja, ich gucke auch gerade, wo ist denn das mit dem Greenwashing? Das ist Seite 7. Ah ja, okay. Ja, warum kostet unser Essen, was es kostet, gibt es hier noch. Mhm. Corona Warn App, Cash Control und Kollaboration. Mhm. Cash frisst Klima auf, Wachstum, Kapitalismus, Degrowth. Ja. Oh, warum nicht jeder Haftbefehl werden kann? Ja, voll spannend, doch. Es ist echt inspirierend. Ne? Ich verstehe nicht, wie sie sich weiterhin an solche, also der ist doch eigentlich alles, was sie nicht wollen, oder? Also dieses Auftreten und die Texte und so Kram, das ist doch eigentlich. Das ist alles nicht Satire, das wahrscheinlich. Ach so. Okay, mit Deutschrap habe ich vor längerer Zeit echt fast komplett aufgehört. Tja. Tja, RFAF 100. Ich. Ja, hier ist auch Altwerden im Internet ein Hilfeschrei von El Hotzo. Ah, ja, da ist es. 5.6. Eine Stunde lang. So, kann weitergehen. Wir sind schon ein bisschen nach unten gescrollt, aber okay, noch nicht weit. Bis zu Altwerden ein Hilfeschrei von El Hotzo. Das ist eine blaue Kachel auf der linken Seite. Ganz links, da ist es. Da sind wir gerade. Ah, wunderbar. Kann ich nicht. Der Anti-Workshop für berufszweifelnde, arbeitsängstliche und Impostergeschädigte. Impostergeschädigte, okay. Ja. Du sollst einfach mal lernen, ich kann nicht, so sagen, oder was? So, ja, kannst du machen, aber habt ihr gesehen, dass es unten diese Labels gibt? This is fun, Politik und Gesellschaft, net for good, ja, Wirtschaft und Verantwortung. This is fun ist ein Schlammbad, oder was? Der Wohlstand ist weniger. Ja, ey, das ist auch so eine Konstruktion, die mich nur noch aufregt. Wo stand das? Das war auch hier irgendwo auf der Seite. Hä? How to cook spaghetti aioli oleum using machine learning. Ist das fun? Ja, das ist fun. Disco Volante. Ach, das ist Nightlife. Disco Volante hieß die Yacht in Sagen-Niemals-Nie. Ja. Tag für Tag gegen Rassismus, Erschöpfung und Wut. Alter Schwede. Ein Plädoyer, ja, dreimal darf ich raten. Jeden das Tag. Das Plädoyer besteht in, halt auf den Leuten einfach den Mund zu, weil. Wie wäre es einfach, kein Arschloch zu sein und mehr von Leuten, die so farbig sind wie ich, einstellen, bitte. Einfach so. Wird schon gehen. Tja, ja. So gestalten wir mit euch das Ökosystem Quantencomputing in Deutschland. Okay. Digital handlungsfähige Erinnerungskultur. Buzzword-Bullshit ist das. Digital handlungsfähige Erinnerungskultur. Handlungsfähige Erinnerungskultur vor allem, ja. Tja, ja. Handlungsfähig. Potenziale und Grenzen der Organspende, Datenspende. Hat schon einen Datenspendeausweis? New Narratives, ganz toll. Neue Narrative, ja. Und Neues aus dem ZDF-Verwaltungsrat, das ist jedes Jahr. Das war früher mal ganz okay, ich weiß nicht, wie die jetzt drauf sind. 5 Schritte zur gerichtlich angeordneten Accountsperre für Betroffene digitaler Gewalt. Juhu. So berichten Spiegel, FAZ und Co. über den Klimawandel. Ah, ja. Falsch wahrscheinlich. Nicht genug. Johnny Häusler gibt eine Ask Me Anything Session. Oh, Gnifke gibt eine Ask Me Anything. Und die ist auch noch von der ARD bezahlt, so wie es aussieht. Scheinbar. Da geben wir euer Geld aus, damit sich unser Heini da wahrscheinlich geskriptete Fragen stellen lassen darf. Ich meine, bei dem Publikum muss er eh nicht vermuten, dass jemand kritisch ist. Der zahlt schon irgendwie 300 Euro, damit er da dem Gnifke eventuell mal was sagen kann. Und wenn, wird das wahrscheinlich eh weggewischt. Ja, von Infrastruktur zur Infrazensur. Was passiert, wenn Internetinfrastruktur in Inhalte eingreifen? Das ist mal wieder so einer der Talks, der wahrscheinlich sinnvoller vom Inhalt sein wird. Nur sobald es politisch wird, heißt es halt immer, ja, wir dürfen bloß nicht. Stellt euch vor, die CDU kommt wieder an die Macht und hat diese Tools. Ja, oder ja, wahrscheinlich ist es, wir müssen einfach das Richtige nur wegzensieren. Ja, das ist nämlich, man, das ist ja der Punkt. Es wird immer gesagt, so, ja, böse Leute würden diese Sachen ja missbrauchen. Ne? Deswegen besser nicht machen. Da sagen sie wenigstens besser nicht machen. Aber, ja, böse Leute kommen noch nicht wieder an die Macht, wenn wir das richtig machen. Genau. Tja. Geschlechterklischees, Berufswahl und die finanziellen Folgen. Bezahlt Cash auch irgendjemand. Wäre schön, wenn ich auch beistehen würde, wer. Ja, fände ich auch. Kannst du mal drüber mausen, ob er was sagt? Nee, aber sagt das er nichts. Nee, sagt nichts. Oh, okay. Hier vielleicht? Ah, hier steht es. Bildungsinstitut für Berufsbildung. Okay. Die Bips. Tata. Warum müssen wir Steuergeld für sowas ausgeben? Warum? Ach, ja, nicht für alles. Guter Alm-Ding, ja. Oh Gott. Kann ich auch überhaupt nicht leiden. Das ist diese feministische. Wie wär's, wenn du einfach mal kein Arschloch bist, Chris? Ja, kann sein. Gleichstellungspolitik und ihre unidentifizierten Folgen. Ich denke, ihr wisst immer vorher schon alles. Nee, jetzt wollen die Männer doch plötzlich wirklich Gleichstellung haben und das geht ja dann auch wieder. Ja, das nicht. Kann natürlich das sein. Das ist eine verordnete Folge. Ach, und Katja Berlin, die war auch ganz grauenvoll im letzten Jahr. Die hat auch so viel kleine Sachen da irgendwie halten dürfen oder drei. War auch ganz schlimm. Maja Göpe ist auch wieder da, Gramsci-Fan. Never ending story. Produkte als temporär stabile Zustände von Materialien. Das ist euer Tiefgang, oder was? Findet ihr geistreich? Nicht, wahrscheinlich ist das Problem. Ja, nee, es geht ja darum, dass halt wahrscheinlich um so eine Zirkelwirtschaft. Aber ich finde das so, man kann das halt auch ausdrücken, ohne irgendwie schlau daherkommen zu wollen. Also, wie gesagt, ich finde, der Titel ist irgendwie die Visitenkarte des Vortrags. Und wenn da so ein, was? Oh nein, Meeresstritter, das Wokeste vom Woken hält, was hält ein Vortrag zu Rollenspiel in Deutschland? Ich kotze jetzt. Okay, das ist besonders gut, ich ja. Ich kotze jetzt schon. Es ist ein Milliardengeschäft. Neurodiverse Menschen, queere Menschen, historisches Wissen, Milliardengeschäft, ja. Rocket Beans und Funk, ja, die sind natürlich ganz dringend Teil von. Wunderbar. Bayerischer Rundfunk dabei. Es ist wirklich nur traurig. Tool für Wissensvermittlung. Es ist ein fucking Spielstritter. Warum verstehst du das nein, nicht? Nein, du musst jetzt was lernen. Die hat jahrzehntelang ihre Möpse in die Kamera gehalten, um Aufmerksamkeit auf ihren Content zu lenken. Und jetzt ist er auf diesen Woken-Dings aufgestiegen und erzählt, was Rollenspiele jetzt auf einmal sein müssen. Dabei macht sie das schon seit, was weiß ich, 15 Jahren. Und Rollenspiele waren auch damals immer gut. Das ist einfach dahin, wo das Geld ist. Nochmal Gramsci-Fan. Dieses Mal irgendwas mit Geld. Cash, alles im Flow. More to come. Nee, weniger to come. Wenn Gramsci-Fan bekommt, was er will. Can we still trust Chinese apps? No. Update der Gesetzgebung auf dem Weg zu einer kollaborativen Gestaltung von Gesetzen. Oh, da unten ist gut. Wie muss der Journalismus der Zukunft aussehen, der einen Mehrwert für die Gesellschaft bietet? Mir ist jetzt schon schwindelig. Mehrwert? Ja, weil aktuell ist es auch nicht so. Also sehe ich keinen Mehrwert. Aktuell nicht, aber es war schon mal so. Also sollen wir vielleicht ARD. Ah, Partner ARD, ich glaube es nicht. Ey, da, euer Geld, 1836. Ihr wisst, was damals passiert ist. Da kann man schön Geld für bezahlen, um den Leuten das zu erzählen. Hier, so viele Leute. Ein Blick hinter die Kulissen, ach so. Transformation des RWB von dem Parkett bei Frau Schlesinger oder wie? Hey. Digital Literacy. Wie erkennt ihr Fake News wahrscheinlich? Inflation, Klimakrise, Wirtschaftskrisen und was macht die Geldpolitik? Tja. Ja, man sieht schon Geld, da sind sie auf jeden Fall dran interessiert dieses Jahr. Tja. Wer hat die Macht gegen die Finanzlobby? Oh Gott! Der redet über eine kleine Gruppe, die irgendwelche Kontrolle ausübt. Wer Ich kennt's tippe denn jetzt bitte? schon mal, dass sie mit ihrem Öko-Ansatz sagen werden, man muss Bitcoin sofort verbieten. Kann man sich nicht mehr erlauben, geht nicht, muss verboten werden. Das ist mein Tipp. Hm. Tja. Was Netzkulturen von ikonischen Symbolen der Popmusik lernen. We're not gonna take it. We're not gonna. Wie viel ist uns eine inklusive Digitalisierung wert? Alle Daten oder wie? Oh Gott, Korrektiv lokal. Ein Netzwerk aus 1500 Menschen, die den Lokaljournalismus retten wollen. Nachhaltigkeit auf Festivals. In Würzburg gibt Cooperation es ja is doch King. jetzt auf dem Kooperative Hafenfest Plattformen Bahnhof. sind die Zukunft des Journalismus, also diese Discord-Gruppe, von der wir gerade geredet haben, oder wie? Kooperative Plattformen. Change the Bundesfinanzministerium, change the world. Guck bitte mal, wer der Partner ist. Bundesministerium der Finanz. Oh, leck mich am Arsch. Oh Gott, aber die sponsern euch den ganzen Geldkram, oder? Ist mir schlecht. Wir haben jetzt noch nichts angeklickt von dem Geldkram, aber wenn die das alles sponsern, also da drehe ich echt am Rad. Mensch. Das Mensch, Christian, was Change machst du? the World gewisse Hilfe auf so Bundesfinanzministerium, indem man der Taliban eine halbe Milliarde in den Arsch schiebt, indem man weiter Geld nach China schickt als Entwicklungshilfe und so. Ja, yeah, change the world, ja, yeah, my ass. Ja, die Aber da ändern die rechts oben war Welt. noch was Gutes. Digitale Selbstfürsorge, warum Gender- und Sex-Desinfo so mächtig ist und wie wir uns schützen können. Aha, den Okay. Titel könnte man schon fast falsch verstehen. Sex-Desinfo oder wie? So wie wenn Leute Gender- und sagen. Sex-Desinfo, sowas wie es gibt Mann und Frau, das ist Gender- und Nee, Sex-Desinfo. das ist das andere Desinfo. Aber gut. Es geht nicht Tja. nur um Geld, Antiklassismus und alles. Wie Okay, machen hier ist wir ein uns Geldding, gegen was die kein Partner hat, aber Finanzlobby nicht schon. stark? Ist das nicht schon zu viel? Da müsste man den Herrn Mendel fragen, ob das noch im Rahmen ist, dass man sowas überhaupt Schon noch wieder. sagen darf, Finanzlobby, oder ob das halt auch schon drauf ankommt, ob das der Maaßen sagt oder ob das jetzt halt vielleicht hier, die Vortragenden sind vielleicht da ausgenommen. Nein, das ist immer böse. Die gehen dann einen Raum Alter weiter zu Schwede, den das Pony bringt mich Finanztalk-Leuten. um. Die gehen einfach dann einen Raum weiter zu den Leuten, die den Finanztalk halten und sagen, ihr seid böse Menschen. Und dann gehen die wieder zurück und setzen sich hin. Das Alter, ist wie kann böse. man sich freiwillig die Haare so schneiden lassen? Bürgerbewegung, Finanzwende. Lass mich raten, wir müssen dringend weg mit der Schuldenbremse, wird der Tenor sein von diesem Vortrag wahrscheinlich. Wir brauchen mehr Umverteilung, das werden sie auch sagen. Also generell jetzt in den Geldtalks, die nicht gesponsert sind vom Finanzministerium. Intelligenz. Lass sich den ganzen Journalismus verändern. Probier jetzt mal mit normaler Wollt Intelligenz. ihr ewig leben vom Fluch der Unsterblichkeit und Segen der Biotechnologie? Juhu! Das ist aber nicht Fun, oder? Nee, Technology and Science. Gib den Kindern das Kommando! Junge Republika-Besucherinnen schreiben gemeinsam neue Artikel in der Wikipedia für Kinder. Ja, genau. Unter Anleitung von Veronika Kracher und Zoe Quinn. Warum wir neue Infrastrukturen des Geldes brauchen. Das Problem ist, bei dem, was ihr alles abreißen wollt, habe ich ein bisschen Angst, dass nicht mehr so richtig viel da ist, wenn ihr mit dem Abreißen fertig seid. Und noch mehr Angst habe ich, dass ihr nicht wirklich eine Idee habt, was man stattdessen bauen muss, damit es funktioniert. Ich höre immer nur Ideen, die das Geld anderer Leute verteilen. Aber Geld, Geld, Geld. Gamification als Schlüssel zur Gesundheitskompetenz. Okay. Ja. Da ist die Kybra. Alarm für Kybra. Wer hat das Privileg, über die Zukunft nachzudenken? Ja, das Privileg über die Zukunft nachzudenken, leck mich am Arsch, das kann nicht wahr sein. Ey, was ist das für ein Quatsch? Kübra Gümüşay spricht über das Verlernen des Geschriebenen. What? What? Wundervoll. Ja, schreib irgendeinen Scheiß, was weiß ich. Ich reich das später nach. Verlernen des Geschriebenen. Das Verlernen des Geschriebenen. Wieso sehe ich da schon wieder... Warum liest du es dann nicht nach, wenn du es verlernt hast? Ja, das aber wieso sehe ich da schon wieder diesen Ofen, wo Winston Smith die Sachen reinwirft, die Meinst du wirklich, das ist so gemeint? Wir müssen verlernen, was geschrieben steht, so was in den Büchern steht und so, und müssen in die Wildnis rausgehen und dort leben, oder was? Ja, wir müssen nein, unser nein, Privileg das nicht. Ablegen, über die Zukunft nachzudenken. Die Zukunft wird von denen kontrolliert, die die Vergangenheit kontrollieren. Und die haben zu viel Privileg. Guck mal, da ist ein Austausch mit dem Stammtisch politischer BildungskreatorInnen und wir sind nicht eingeladen. Wo steht das? Das Gelbe in der Mitte unten. Das wird doch nicht das Gelbe vom Ei sein. Zu viele Sternchen schon in dem ersten Satz. Ah, Mann! Hör doch mal auf! Das ist der Republika-Haarschnitt. Das ist die Bombe. Das ist der Republika-Haarschnitt. Der muss mindestens einmal pro das Talk ist halt dabei die sein. Bombe, oder? Nee, nicht die blaue Bombe hier. Die Tessa die, Lehmann? Nee, das ist doch hier unsere Periodenaktivistin, oder? So, jetzt vom Gesicht her würde ich sagen, ist das unsere Periodenaktivistin aus dem einen Video mit dem Kopftuch. Und da steht dann Projektleitung, aber du musst dich nur in irgendeinem wirren Dings hinstellen. Wirren Standpunkt vertreten und schon zack, bist du Projektleitung Amadeo Antonio Stiftung. Und ich meine, das war die diesen marxistischen Periodenvortrag gehalten hat bei der Republika. Oh ja, stimmt. Oh Gott. Super. Und zwei von den Leuten auf dem Podium sind von der Amadeo Antonio. Das wird nicht als Beutelsbacher Konsens ist doch dieses Ding, dass wir nicht voll losgehen und den Leuten einfach erzählen, unsere Ideologie ist das einzig Wahre. Super Sache. Wie ist das? Let's talk about Meinungsfreiheit, Baby. Ich mag es, wenn sie solche dämlichen Titel machen, die ganz leicht durchscheinen lassen, worum es ihnen wirklich geht, nämlich immer um Abschaffung von Rechten. ARD und Wikipedia für freies Wissen. Ja, vielen Dank. Jetzt steigt ihr da auch noch ein, oder was? Ist schon scheiße genug auf Wikipedia. Strategien gegen Fake News und Hate Speech. Ach so, auf TikTok. Das ist ausnahmsweise mal ohne Gamer geht dann. Wenn es auf TikTok ist. Ich habe irgendwie heute gelesen, irgendein Bundesstaat in Amerika hat TikTok verboten. Ja, habe ich auch gelesen. Juliane Leopold, das ist doch die erste Chefin von BuzzFeed Deutschland. BuzzFeed Deutschland, Die ach, jetzt bei der damals. ARD die digitalen Chefin ist. Der andere heißt Borg mit Nachnamen, bei dem wäre ich vorsichtig. Aber nicht Humbug. Humbug. Bei Hamburg. Ach, Widerstand das ist ist der Chef von zwecklos. Wikimedia Deutschland e.V., ja. Okay. Der Wiki Hamburg. Herr Humbug. Ja, und die Frau Leopold, die ist bekannt für, wir haben das schon immer empirisch geahnt. Oh ja, eine meiner Das. liebsten Kreationen eigentlich in all den Jahren, empirisches Ahnen. Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Ja, eins der politischen Diskussionen um die Chat-Kontrolle. Wobei das ja ein Thema ist, was von denen auch zu Recht kritisch gesehen wird. Nur wenn es die Falschen trifft. Ja, aber grundsätzlich sehen sie Luca. es kritisch, Luca deswegen. ist da. Luca! Oh, unser Luca macht jetzt so ganz Zeitungsredakteur. kleine Diagramme auf Mastodon. Er ist nötig und Abschied von Twitter ist nötig und wird schwer, aber zusammen schaffen wir das. Ja, Luca, wir haben dich vermisst. Ich habe Angst, ich habe noch keinen Ton österreichisch gehört. Er war letztes Elina Jahr nicht da. Kalisi Eichstätt. Ah ja. Okay. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren, die Zeugin gehört Ihnen. Aber mal gucken, wo die herkommen, die Leute. Wo sie wirklich herkommen. Chaos Computer Club. Wahrscheinlich einer von Okay, den das ist ein Hexen. Handle, okay. Na gut. Shit Bingo mit Goldeimer. Das macht ihr doch bei jedem Vortrag. Die Hier Medien ist und schon der wieder Theresa Osten. Lehmann. Das ist doch die, die wir eben schon hatten, oder? Ja, da ist sie wieder. Und die. Amadeus-Stiftung. Nochmal zwei Amadeus. Dog Whistles. Ey, da kennt ihr euch ja auch so gut mit aus, mit Dog Whistles, ne? Die Session widmet sich dem Dilemma der Umwegskommunikation und betrachtet die Folgen der zunehmenden Verkodierung auf Hassrede. Und ihr habt das Genau, die natürlich benutzen alles jetzt so Worte wie dekodiert. Meinungsfreiheit. Ah, nee, Ja, das es macht wird ihr ja echt, schon länger. jedes Mal denke ich mir, dass es wird eigentlich Zeit, halt die Gegenveranstaltung zu organisieren. Ja. Eigentlich ist es Zeit zu Katharina sagen, Lukun. wir brauchen politische Meinungsbildung und politische Kommunikation auch ohne die Einmischung der Antonio-Stiftung und ähnlicher Leute, sondern wir brauchen das frei und offen und als wirklichen Marktplatz der Ideen. Weil anders kriegen wir den Karren hier nicht aus dem Dreck. Wenn wir Aber so guck doch mal, mit weitermachen. Kristallen und Klangschalen gegen die neue Weltordnung, die Rolle der Esoterik im verschwörungsideologischen Milieu. Und da wird garantiert alles mit allem verrührt und alles hat mit allem was zu tun. Wacht auf, Schlaf, Schlafe, Aber also da hätte ich die gern dann ein Klangschalen. Streitgespräch zwischen ihr und Hengame anschließend. Aber Weil guck mal, sie Hengame hat sieht das ja Holocaust anders gesagt und damit ist alles mit der fertig. Wahrsagerei und der Esoterik. Ja, die könnten sich dann Aber betteln. die ist doch nicht verschwörungsideologisch. Nein, doch, die Hengame doch nicht. Bei der Polizei, da sind sie alle schlimm und. Nee, nee, die doch nicht. Toxisch, kritisch. Wie kriegen wir das Problem der Männlichkeit in den Griff? Malcolm Handel. Ja, darauf Vielleicht wartet sollte jeder Elf. Malcolm erstmal den Antisemitismus in den Griff kriegen, bevor er irgendwo spricht. Aber gut, kann man machen. Und das Bundesforum Männer. Ganz wunderbar. Das sind die richtigen. Männer hetzen häufiger im Internet. Falsch. Sie begehen häufiger Selbstmord. Ja, da habt ihr wieder die Lösung für. Das ist deren Taz-Talk, den sie jetzt rübergerettet haben. Aber wo ist Veronika? Ich bin enttäuscht. Oh Mann. Ah, und das Gejammer über Content Moderation darf wie jedes Jahr nicht fehlen. Exploitation as a Service. Und dann dürfen Sie nochmal über die Chat-Kontrolle reden, nochmal die gleichen Leute. Interessant. Hey, ja, Makerspace ist schön. Als Mobile Game von der Traditionsmarke zum digitalen Escape Room. Rethinking Menstruation. Gut, da basteln die wenigstens was. Testkit zur Analyse von Menstruations. Ja, da haben die das Thema ein bisschen gehijackt, aber da basteln die wenigstens was. Immerhin. Technologie und Wissenschaft. Ja. Alter, was geht mit der auf Insta? Radikalisierungsprävention durch Games. Wir spielen Hidden Codes. Oh nein. Okay. Das wird wahrscheinlich. Jetzt kommt's da bitte los, Leute. Los, Leute, ich bin Gamergate. Ihr könnt doch nicht uns hier alleine lassen. Einfach. Ja, Radikalisierung. Das hatten wir uns doch schon mal angeguckt. Radikalisierung von Jugendlichen ist ein Thema, ja. Ich sag mal, Hashtag. Letzte Generation, Hashtag Fridays for Future, Hashtag hier. Hashtag Lina E. Ja, die ist ja nicht mehr ganz so jung, aber die sind auf jeden Fall die Leute, die Jugendlichen radikalisieren. Aber ist natürlich alles egal, weil es ist ja nur. Ach so, Hidden Codes, ja, das Serious Game, ja, das kennen wir schon, ja. Oh, da gibt es DLCs. Gibt es auch einen Season Pass oder muss man eine einzeln kaufen? Nein, wir müssen ja eh zwangsfinanzieren. Ha, ganz vergessen. Okay, und die sind alle von der wunderbaren Bildungsstätte, ja. Also wenn ihr nicht wenigstens auf die Bühne kommt und einmal irgendwie Gamergate sagt, dann bin ich aber herb enttäuscht von euch. Das ist so wie eine Band, die ihre besten Songs nicht spielen will. KI und die German Angst. Wer hat es als erstes versucht zu verbieten? Die Italiener in Europa, glaube ich. Aber es ist German Angst, natürlich. Klar. Tja, why porn literacy belongs in sex education. Mhm. Super Idee. Ich meine, die kleinen Kinder müssen die Stellung halt wissen. Drei, das werden die zwei überrascht. Dinger weiter Opening Tinkcon, ja. Das ist fun. Monitoring ist harmful language on social media to ensure the democratic processes in developing countries. Ja, wir möchten da auch gerne schon direkt eingreifen, bevor die anfangen irgendwie. Digital Equity Association. Gleiche Ergebnisse. Kommunistische Idee. Call to Action. Die Zivilgesellschaft. Tja, wahr oder falsch? Erkenne dich selbst. Nein, erkenne Fake News. Aus der Tiefe der Zivilgesellschaft müsste Rahn schießen. Ja, TinCon, ne? TinCon. In einem interaktiven Quiz testen die, ob du echte von falschen Nachrichten. Ist ja Wahnsinn, was die sich für Konzepte einfallen lassen. Wahrscheinlich, ja, reichen Korruption. No cash on a dead planet. Fakten und Zusammenhänge zur Klimakrise. Wie du Memes selber machen kannst, ein Partner-Talk. Ich gucke nochmal schnell von welchem. Von der ARD. Und wieder nicht, jetzt wäre doch die Frau Brodnik, die hat den dafür praktisch schon mal gezeigt, den Workshop, die Frau Brodnik. Die bezahlen echt mit Geld der Katze, dafür. Erinnert ihr euch? Ja, und dem Surprise Pikachu. Ja. Und der Typ, der das Surprise Pikachu hochgehalten hat, der hat selber wie das Surprise Pikachu geguckt. Da bin ich heute nicht drüber weg. Don't trust, verify. Das heißt, trust, but verify. Die wollen, dass wir nicht vertrauen. Das D64-Meetup, ist das alte DDR-Radio oder was? Die treffen sich da. Interessant. Ja, wird Zeit für die Klimakrise. Ja, woher kommt eigentlich das ganze Geld vom kommunistischen Ökonomen Maurice Hüfgen? Weiß ich nicht, kennen wir den? Ja, der ist, kommt auch schon aus dem Aufwachen-Podcast Thilo Jung-Umfeld. Ach so. Ist, arbeitet auch ja, gut, dann im Ministerium. Oh je. Ja. Und für die Warum Kinder sehen die alle gleich aus? Er macht's für die Kinder. Ja, der macht auch einen Podcast. Ist auch ganz interessant, aber der redet auch nicht nur viel Blödsinn, aber der streut halt immer wieder diese kommunistischen Modern Monetary Theory Sachen da rein. Und das ist halt, ja. Ja, da wird das dieses Jahr, glaube ich, ein großer, das werden sie, glaube ich, ganz schön pushen. Ja. 9,99 Euro für magische Wix-Avatar. Sind doch kein Partner. Da ist die Frau Bücker endlich. Guck mal, 10 Ideen für eine bessere Arbeitswelt mit Tessa. Ah. Aber immer noch keine Ingrid. I'm a little heartbroken. Heartbroken. Heartbroken nickt. Wie feist sie immer guckt auf dem Foto. Die hat's faustig hinter den Ohren. So schnippisch und schelmisch fast. SAP und die Dame Roge ist, glaube ich, von Microsoft. Na, das sind die Experten. Twitter. Die Frau Roge. Nee, die Frau Roge ist, glaube ich. Head of Digital. Ach nee, das ist nur, okay. Twitter. Ich glaube, die ist von Microsoft. Na ja, gut, kann gut sein. Das ist nur ihr Twitter, ja. Tja, ja. Risiko Extremwetter wird von wem bezahlt? Finanzpolitik. Von der Deutschen Umwelthilfe, von der Greichenfamilie, von GDV. Das ist GDV, Gewerkschaft der Gesamtverband Versicherung. Der deutschen Versicherungswirtschaft. Okay. Ja. Tja, ja gut, Versicherungsrisiken spielen natürlich auch eine Rolle. A Climate Crisis Simulator. A Queer Feminist Analysis of the Gender Binary in Data-Informed Programs. Ach, mit Queer Feminist wird einfach alles besser. Ach, eine Dame von LinkedIn. In einem Day-in-the-Life-Video drehen. Was? Die sollen die Beatles da rauslassen. Das war auch diese... Das war auch die eine da von LinkedIn, glaube ich, in Chicago. Ach so, dieses so... Morgens muss ich mir einen Kaffee machen. Genau. Dann gehe ich in mein Büro und dann habe ich ein Meeting und dann gehe ich Kaffee machen. So ist es. Oder irgendwas mit Orangenwasser oder so. So monetarisierst du deine Mastodon-Instanz. Und bleibst digital souverän. Ja. Danke, dass du mich so spät am Abend nochmal zum Lachen bringst. Monetarisieren deiner Mastodon-Instanz. Ja. Wer bestimmt mein Geschlecht? Ja. Tja. Ja. Natürlich der Arzt bei deiner Geburt. Das ja, das richtet sich wieder an die Jugend. Tincon, super Idee. Richtet sich natürlich an die Jugend. Wer? Niemand, nur du Bald selber. Soll das neue Selbstbestimmungsgesetz beschlossen werden. Genau, erzähl den Kindern mal davon. Kein Geschlecht für niemand. Finally. Aber wieso brauchen wir das neue Gesetz überhaupt? Darüber haben die Redakteure SternchenInnen von Jung genug auch mit Sven Lehmann, dem Querbeauftragten, gesprochen. Der ist ein objektiver Ansprechpartner. Voll gut, ja. Kritisches Bitcoin-Meetup. Okay. Ja, boah, wie viele Seiten sind das denn noch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Soll ich mal 25 sind es insgesamt. Ach, so, ah, dann geht's, dahin, ja. Ne? Frau in dem Freiheit, ja, wiederholt das nochmal wieder. Während ihr so erkennst du unseriöse Finfluencerinnen. Ja, das sind die, die sagen irgendwie, zahl Sklave, schick mir irgendwas, ich spucke auf dich. Die sind unseriös. Wenn sie bei der Republik einen Wort erhalten, würde ich sagen, sind sie unseriös. Auf dem Weg zu einer feministischen Digitalpolitik. Koloniale Komplizen again. Da hast du auch wieder den Haarschnitt. Ja, ich wollte gerade sagen, eine muss das Problempony tragen, sonst kein Podium ohne Problempony. Hm. Wie würde Digitalpolitik aussehen, wenn sie von einem feministischen Standpunkt aus angehen und dabei die gesellschaftlichen Bedürfnisse, die ihr natürlich alle im Auge habt, ne? Ihr wisst genau, was die Gesellschaft braucht. Würden wir immer noch Big Tech regulieren oder wären wir in der Lage, über die von anderen festgelegten Narrative hinauszublicken? Wie verschieben sich unsere Prioritäten und was können wir konkret tun, um endlich loszulegen mit der gerechten Digitalisierung? Welche Maßnahmen müssen wir als nächstes ergreifen, um die Versprechen einer feministischen Digitalpolitik, Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Nachhaltigkeit, alles klar, einzulösen? Unsere Podiumsdiskussion vertreten späteren Vertreterinnen von Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik, ein sozial gerechter, ne, Dokusse, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, kreativer und solidarischer digitaler Wandel aussieht, wie wir ihn erreichen können. Ja, hau rein. Koloniale Komplizen again. How storytelling using digital channels is Africa's greatest export. Okay. Die Geschichte von Maxwell Chikumbuzo oder was? TikTok und Medienkompetenzvermittlung bei Kika. Lisa, wie geht das Pause zusammen? Ja. Lisa Paus ist dabei. Sponsert sie es auch gleich. Was glaubt ihr? Ich glaube schon. Tada, sie sponsert. Ethik der Algorithmen, Bertelsmann Stiftung, ja. Bertelsmann Stiftung. Die wichsen sich da alle gegenseitig im Kreis. Welche Regeln brauchen wir, um Kinder und Jugendliche zu schützen? Und wie können wir sie? Ja, die sie von euch fernhalten. No Communists wäre mein Vorschlag für die Regel. E-Sport als Job. Auf der TinCon, wie wär's mit Nein? TikTok. Youth-led digital governance, turning utopia into reality through policy, praxis and collective action. Mhm. Ihr Boomer geht ja, endlich sterben. Zeit für TikTok bei Kika? Das ist ARD, die ARD bezahlt. Was machen wir auf TikTok? Ja, wie wär's mit nichts? Ja, holt mal die ganzen Kinder zu TikTok. Super Idee. Die Klimakrise des Journalismus. Ingrid. Ja, ich glaube, die hat kein neues Buch. Ja. Sexuelle Aufklärung via Bot. Ja, genau. Wie JournalistInnen die Gen Z erreichen. Tja, ja, sexuelle Aufklärung via Bot, fragt Lovis. Ja, wunderbar. Vielfalt statt Othering, die Stadt der anderen Sternchen. What? Architektur. Feminismus, Klimakrise und Architektur. Ja, danke, tschüss. Gender, queer. Awareness. Ja, weg. Partizipation. Ja, das ist ein bisschen durchgefluschelt, der Problempony, aber ja, ich glaube, es passt. Die hat versprochen, ihn vor der Republika nochmal zu schneiden. Neobanking als Sparkasse der Gen Z. Okay. Gaming, Public Diplomacy oder außenpolitische Games und gespielte Außenpolitik. Okay. Ja, wie heißt der Dings, wo sie am Ende dieses TikTok haben und hier Weltuntergang ist mit Atom. Aus den 80ern. Wargames? Ja, genau. Wargames, ja. Das ist das dann, oder wie? Einsatz von Games in der Public Diplomacy. Über welche Wege sich Verschwörungsideologien und Rechtsextreme finanzieren. Miro Dittrich. Ja, wird wieder völlig einseitig sein. Kein Wort darüber, wo die Geldgeber der letzten Generation sitzen. Also Miro, das Foto macht mir schon fast Angst. Vom Zemas. Dieser aggressive Scheitel. Oh, Michael Wendler verdient 20% Provision. Der ist jetzt rechtsextrem oder wie, weil er kein Corona mochte oder was? Wir werfen den Blick in die Geldmaschine. Telegram. Welche Rolle spielen Kryptowährungen, die wir alle verbieten wollen nach dieser Republika? Glaub mir, so wird's laufen. Ingrid. Die Faltung der Welt. Oh je. Was steht dann am Veranstaltungstag da und ruft Ingrid, Ingrid. Ich laufe so durch die Gänge und so, Ingrid. Kein Ingrid. Muslim Futures, empowering approaches to creatively imagine and positive futures. Muslim Futures. Nee. I don't want. Ja. Super Sache. Aber rechtsextreme, ne? Das ist ganz gefährlich. Der Wendler und so. Von Frankreich lernen, nicht wahr? Konstruktiver Journalismus. Da! Ingrid! Ja. Ingrid ist da! Ingrid. Wir haben sie gefunden. Also, ja, das Geschäft mit der Ingrid. Das hat sie doch ein neues Buch raus. Das Geschäft mit der Wut und was wir dagegen tun können. Das ist doch der gleiche, den sie immer machen. Machen wir uns nichts vor. Ja, wahrscheinlich. Aber ohne Surprise. Social Media Apps. Lies mal vor. Erstens, welche technischen und ökonomischen Eigenheiten der Plattform von TikTok, was? Wo bist du? Begünstigen Wut, welche Features der Software und des Designs verstärken Emotionalisierung und inwieweit wird mit Wut Profit generiert? Kann man das sichtbar machen? Das ist der gleiche Vortrag wie immer. Ihr kennt Ingrid nicht? Ingrid Brodnik. Die haben wir, das wäre der vierte oder so mit ihr, den Sonderstream von der Republika, den wir durchziehen mit einem Vortrag von ihr. Und sie ist halt, wie gesagt, wir haben ja eben drüber gesprochen, sie hat schon mal einen Meme-Workshop auf der Republika gemacht, da haben sie dann zusammen ein Katzen-Meme gemacht und dann hat sie das Surprise Pikachu gezeigt. Das Surprise Pikachu, ja. Und hat sich halt total darüber gefreut, dass der Junge auf dem Foto, der das Surprise Pikachu hochhält, auch das Surprise Pikachu-Gesicht gemacht hat. Also ungefähr auf dem Niveau läuft es und ja. Ja, mein All-Time-Favorite ist ja immer noch, dass sie die Website Gorka dafür gelobt hat, wie toll die mit Content-Moderation umgeht. Und man soll, wie war das mit dem lächerlich machen? Man soll das Lächerliche nicht lächerlich machen, oder? Nee, man soll es nicht lächerlich machen, auch wenn es lächerlich ist. Genau so. Glaube ich, die Formulierung. Ingrid ist eine Goldmine einfach für uns. Das geht schon. Das freut mich. Ja, und ich lese nur am Ende hier schon Strategien von Userinnen, rechtliche Änderungen, Rendite, ökonomische Logik. Ne, das ist die Republika für euch. Menschen verdienen Geld, das muss geändert werden, stattdessen muss unsere Ideologie gepusht werden. Ich Genau, vielleicht verbergen sich auf den letzten Seiten ja noch mehr so Brenner. Ja. Haben sie alle nach hinten gepackt, ja. Das waren die, die als erstes zugestimmt wurden wahrscheinlich. Was, wenn wir alle erben? Was, wenn wir das teuer erarbeitete Geld von deinen Eltern nehmen und es einfach aufteilen unter allen? Jeder kriegt 20.000 Euro Scheiße wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, darum wird es im Beitrag wahrscheinlich. Grunderbe, gehen. Ja, Tätig Grunderbe, mal. Das Übliche. Ja, aber noch was mit Games. Ohne wo ist nichts los? Die Geschichte des Geldmachens in Videogames. Okay, kennt keiner. Ach ja. Ja, den kennen wir auch, Rudolf in Derst. Das ist auch so ein super Snobby Kultur, Gaming-Kultur Wissenschaftler in Anführungsstrichen. Aus Gamergate-Zeiten noch bekannt. Okay. GTA 4, ernsthaft? Wir wissen schon, dass es GTA 5 gibt seit ein paar Jahren. Aber gut. Okay. Was ich sehr lustig finde auf der Seite jetzt mit dem Programm, ist, dass das Konzert unten drunter von der GEMA präsentiert wird. Dafür wird dann Geld rausgehauen, damit auf der Republika irgendein Hans singt. Da war es jetzt wahrscheinlich schon so ziemlich das Ende, wo wir sind, ne? Guardians of the Colors of the Metaverse. Carbon Confessions. Carbon Confessions? Müssen die Leute da Abbitte leisten auf der Bühne, oder was? Ich bin geflogen von hier nach Miami. Ja, das scheint das Kulturprogramm jetzt eher zu sein, irgendwie. Posthuman Wombs. Okay. Aber es ist Kunst. Naja, dann ist es Kunst. Ja, jetzt kommen na, wahrscheinlich nur noch so Kunstwerke und sowas da, ja. Screening, Intervention, Installation, Sonderformat. Lutopia, The True Cost of Sanitation, Wimmelbild. Oh, das hört sich irgendwie seltsam an. Ein Wimmelbild, in der es um Pupu geht, ja. Mhm. Kopfgeld, Ludic Eigenface Currency Converter Game. Whatever. Oh, das ist schön. Geld zum Fenster rauswerfen, so funktioniert es wirklich. Ein Feldversuch zur Feldströmung. Ja. Zocken für die Zukunft. The War on Ukraine's Culture, auch mal wieder ein interessanteres Thema. Tja, jetzt sind wir durch. Und jetzt habt ihr schon eine kleine Vorschau, was wir uns auch alle noch an, also nicht alles, aber ein paar haben wir ja schon gesichtet, die auf den ersten Blick auffallen, nicht wahr? Ach ja, und das aktuelle Buch von der Frau Brodnik ist Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake News kontern in der Familie, das im Freundeskreis und ja, das ist das aktuelle. Das ist immer das, ich schreibe immer das gleiche Buch, aber jemand überlegt sich einen neuen Titel. Kontern nein, nein, Familie, das, ist die, das ist die aktuelle erweiterte Neuauflage. Hallo? Okay. So sieht es aus. Habe ich doch gesagt. Das ist jetzt mit einem weiteren... Weiteren, mit noch mehr Hate Speech. Nee, mit einem neuen Feiertag hinzugefügt wahrscheinlich. Also, weil ja. Wir merken ja, dass es immer einen Feiertag mehr gibt. Ne? Also nicht nur Weihnachten muss man jetzt die Verschwörungsmythen, sondern was hatten wir zuletzt? Hey, Wir haben gerade übrigens einen wichtigen Punkt überschritten. Wir sind bei 76 Likes. Das ist genauso viel, wie das El Hotzo-Video hatte. Das seit 11 Monaten auf der Republika-Website steht. Immerhin. Ja, El Hotzo. Der kriegt halt Money for nothing und die Chicks for free und wir müssen weiter die Kühlschränke durch die Gegend tragen und einbauen und so. So ist es halt. Ja, Arena Berlin, Leute, da steigt's. 4. bis 5. Juni. Wenn ihr, guckt nochmal auf Tickets, was es dieses Jahr kostet, bitte. Und nochmal für den Lacher, für die, die es noch nicht gesehen haben. Also, da haben wir das Standardticket, 299 Euro. Das reduzierte Ticket für Schüler, Studierende, Auszubildende, Volontäre, Trainees, Bürgergeldempfänger, FSJ, BFD, Rentner, Menschen älter als 65, Menschen mit Behinderung. Die kriegen das für einen Huni. Und dann gibt es noch die Leute, wo die glücklich sind, weil ihre Firma oder die Firma oder auch die Verwaltungseinheit, die du mit deinen Steuergeldern bezuschussen darfst, haben ihnen das Business-Ticket für 999 Euro gekauft. Da kriegt man dann auch, wir haben ja mal Bilder, glaube ich, gesehen oder zumindest die Bemerkung der Leute über diese Business-Lounge und das Catering, das war alles nicht so begeistert. Und die Early-Bird-Tickets sind leider schon ausverkauft, falls ihr also hin wollt. Bleibt euch, wenn ihr nicht über 65 seid oder nur ein Bein habt, nur das Ticket für 299 Euro. Ihr seid keine frühen Vögel mehr. Ihr seid jetzt späte Vögel. Genau. Aber jede Menge Würmer kriegt ihr noch zu geboten. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist das Pergamon-Museum noch offen. Da lohnt sich ein Trip nach Berlin auf jeden Fall. Zur Republika eher nicht, glaube ich. Dafür werden wir den Trip für euch wieder machen. Wenn die Videos online sind. Weil das muss man ihnen ja lassen. Sie stellen ja immerhin so einiges online. Also nicht alles, bei weitem nicht alles, aber. Und sie haben es auch noch nie vor den Koffer geschissen. Nee, und das ist auch unter freien Lizenz alles, eigentlich, was sie online stellen. Also da könnten sie einem auch gar nicht anscheißen. Ja, also wir wissen ja auch. Die Ursprünge waren mal vernünftig, aber es ist halt total gekapert worden. Ne? Wir wissen ja sogar aus persönlichem Kontakt auf Twitter mit dem Gründer, dass der sogar weiß, was wir hier machen. Zumindest hat er es behauptet, ja. Ja, zumindest hat er es gesagt. Ja, 300 Euro. Könnt ihr euch überlegen, was man damit sonst so machen kann? Kann man schon lecker mit der Dame des Herzens mal schönes Hotel mit lecker Essen. Also. Oder mal für ein Wochenende ans Meer oder so für 300 Euro. Aber man kann sich auch in einem Saal voller NPCs von El Hotzo keine Witze erzählen lassen. Tja, ja. Wir tolerieren keinen Hass, keine Diffamierung, Einschüchterung, Bedrohung, herablassende Kommentare oder derartige Handlungen und werden entschieden dagegen vorgehen. Was habe ich mir jetzt hier gerade angeguckt? Also. Ja, was habe ich denn da gerade gehört? Ja, das war ja Satire, Ironie. Ach so, ja, stimmt. Du verstehst es nicht, der ist auch ironisch ein Arschloch. Ja, ja, stimmt. Das ist natürlich das richtig. Satire. Ach ja. Oh, der Babon ist aufgewacht. Na gut, aber Leute. Dann. Ja, geht in den Wald, fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet, lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net. Lasst euch nicht gendern. Bleibt uns gewogen und am Sonntag in alter Form, hoffentlich. Jo. Jo. Lasst euch gut gehen. Ciao, ciao. Culture Marxismus.